Soll ich jetzt an der Stelle rausgehen oder soll ich später rausgehen? Sag mal was, was cool wäre. Bleib mal drin. Also hier drin. Also, naja, jetzt aber hier, meine Mann, musikalisch. Musikalisch rausgehen soll. Du kennst mal doch. Jetzt? Ah, wenn die so. Das liebe ich ja, wenn die so scratchen. Das klingt aber nicht gut, wa? Wie, wenn du das machst, nicht? Hast du mich schon mal scratchen gehört? Ha! Ich hol mal aus. Super. Das war jetzt gewissermaßen der DJ Andy Remix im Grunde, wa? Kann man sagen, oder? Könnte man das schon als Remix verkaufen? Die sind doch total geschäftstüchtig, die Hip-Hop-DJs. Oder? Ja, das könntest du doch jetzt tapen und könntest du da gleich wieder fette Kohle mit verdienen. Hier, mit dem anderen Ende. Unrechtmäßig. Mit dem Radio. Was? Wieso? Ja, mit dem anderen Ende. Mit dem Radio-Ende. Naja, Alternative Ende. Ja, weil, ja, was sagen Sie? So was gibt es als Kategorie, als Hip-Hop-Kategorie gibt es das noch nicht, war Coolit Ende. Oder? Der Coolit Ende Remix. Können wir so Preise verteilen, so für Coolit Ende? Super, ja. Da könnte man zusammentun. Immer so coole Endvarianten herstellen. Ich würde ja immer gerne mit halbvollen Hansapilzbüchsen auf den Plattenspieler werfen. Und wenn dann ist Ende. Oder du kannst ja was Kulturvolles machen. Oder Klebestreifen. Das ist ja mal Kultur. Die Nähe dann Büchsen wieder einsammeln. Das wäre kulturvoll. Das ist ja mal. Ah, stimmt! Ja. Und 80% der Deutschen befürworten das. Habe ich irgendwo gelesen in der Umfrage. So, wie findest du das? Schönen Büchsen? Ist auch, muss man die eigentlich ein bisschen ganz sein oder kann man die auch so clean treten, dass man mehr in eine Plastiktüte reinkriegt? Naja, Mensch, die nehmen ja auch so viele Platz weg, oder? Geht es bloß um Büchse an sich oder geht es um... Nee, die vor allen Dingen ausspülen? Nee, die werden ja wieder eingeschmolzen wahrscheinlich. Die kann man wahrscheinlich clean treten, oder? Oh, lässig. Oh, da freue ich mich schon. War, oder? Da kann man doch irgendwie noch ohne eine schnelle Mark machen. Ja, aber denk mal die ganzen alten... Ich habe ja auch immer eine Plastiktüte dabei. Leisten können. Ach so, na wieso denn? Na, die geben die doch zurück, die sammeln die ja dann ein. Stimmt, von den wenn, so neu, Leuten, wenn hier so Neureiche wie du ihre Euro, isotonischen Getränkebüchsen nach dem Joggen dann in den Park werfen, dann schießen aus den Büschen gleich Alkis raus. Büchse und räumen das weg, genau. Genau. Ist doch super, oder? Du kannst dich eigentlich so als ehrbarer Bürger eigentlich mal mit einer Büchse auf die Straße trauen. Weil hast du Angst, dass sie die dir wegreißen? Ja. Nee, du kannst sie überall hinschmeißen und kannst dir immer noch denken, tust ein gutes Werk. Genau, das wird viel sauberer werden. Oder? Ey, hast du mal eine leere Büchse? Hier hast du. Pff. So, nicht schlecht. So, dann wollen wir mal anfangen. Kannst du mal sagen, warum du dich jetzt hier hingesetzt hast? Willst du hier meine Sendung kaputt machen? Willst du endlos weiterreden? Wir sind in die Sackgasse gekommen mit den Büchsen, oder? Die gingen jetzt nicht so weiter. Weil wir auch gar nicht wissen, wie viel Pfand und ob das überhaupt Pfand drauf ist. Doch, das wird's gleich geben, glaube ich. Meinst du, Schröder macht das schon? Nee, Trittin. Trittin? Muss Schröder irgendwie sagen? Daumen hoch, Daumen naja, hoch? Naja, Schröder wird dann sich so ein bisschen versuchen, auf die Seite derer zu schlagen, die Büchsen scheiße finden. Also, weil der muss ja immer so mitteln. Der muss ja dann immer versuchen, alle abzugreifen. Der muss dann so, ja, Freund sein mit denen, die Büchsen scheiße finden und mit so, denen, die Büchsen dufte, also Pfand scheiße finden und Pfand dufte finden. Warte, wieso Theater? Hast du eben Theater gesagt? Ja, ja. Wieso sagst du jetzt Theater? Na, ist doch so ein bisschen Theater so. Im Prinzip ist alt klar, aber einer muss dann immer so künstlich... Ach so, ja, logisch, na klar. Na, der muss immer so ein bisschen so rumlavieren. Ja, Theater halt. Naja, wie Icke im Grunde ist, glaube ich, Bundeskanzler nicht viel anders. Also moderieren eben praktisch. Der muss zwischen den verschiedenen Interessen vermitteln. Der muss ein Land zum Beispiel, na, jetzt nehmen wir hier zwei Anrufer zum Beispiel, dann nimmst du einen und nimmst noch einen. So, habt ihr, hallo? Hallo? Siehst du? Hallo? Oh, jetzt muss ich vermitteln zwischen denen. Hallo, wer seid ihr denn? Wie geht's? Was? Wir sind Altmann. Wer ist Altmann? Ich bin Altmann. Hier ist Tommy. Sind die Dickmann? Aber da ist irgendwie überhaupt gar nichts zu vermitteln, merke ich gerade. Ihr habt nichts dahin, wenn ich euch rausschmeiße, oder? Siehst du? Aber so muss man eben als Bundeskanzler sein. Kinder, wenn ihr hier anruft, seid der Tatsache eingedenkt, dass ich über die Richtlinienkompetenz verfüge. Du wisst es auch, oder? Nee. Siehst du? Raus ist er. So sieht's aus, meine Richtlinienkompetenz. Was, wo war, aber hier rufen, waren irgendwelche Rufe, habe ich eben vernommen, von hinten. Mann. So, ich mach erstmal klar, wer hier ist, nämlich Icke. People try to put us down. Just because we get around. If they do look awful cold. Won't be dying before I it all. This is my generation. This is my generation. My generation. It's my generation. Why don't you all fade away? Don't try to go on our shore. I'm not trying to come fix it. Sag jetzt praktisch nicht weiter zu. Ich bin quasi Icke. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, eine Mecke hier aus der Chefetage auch immer angemacht. Mann, ey, spiel nicht mal deine alten Männermusiken und so. Mach mal was für die Zielgruppe. Und ich weiß ja jetzt, dass Kinder, das wird heute wieder eine harte Sendung, oder? Ruhelose Ferienhaber, von der Sonne noch angestachelt, irgendwie der Adrenalinausstoß besonders hoch durch die Einwirkung ultravioletter Strahlen, sitzen jetzt vor ihren Telefonen und denken, hier können sie Quatsch machen, hier zum Beispiel du, oder? Ja, ich denke das. Siehst du, genau. Aber Pech gehabt. Richtlinienkompetenz sage ich an der Stelle nochmal. Jedenfalls soll ich immer nicht so alte Sackmusik spielen. Und dann dachte ich, spiele ich mal richtig was zielgruppenorientiertes. Liebe junge Menschen, die ihr geistig jünger seid als körperlich. Liebe junge Menschen, denen moralische Unreife in sie sich geschrieben steht. Das ist jetzt ein Lied nur für euch. In 14 Tagen habe ich Geburtstag. Und wieder wird es sein, wie es immer war. Die Mutter macht mir einen Braten. Schwester kauft mir was auf Raten. Und der Vater sagt beim Essen, ich hab wieder dran vergessen. Eine wünscht sich zum Geburtstag ein paar Nylon. Oder gar einen echten Mantel aus Flanell. Ich hätte auch einen Wunsch im Stillen, doch der wird sich nicht erfüllen. Denn für solche Luxussachen müsste man Toto-Treffer machen. Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn, den meinen schlug der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Liebe kann es nicht gewesen sein. Es hat vorher nicht den kleinsten Streit gegeben, bis er grausam mich von seiner Seite stieß und in meinem jungen, ihm geweihten Leben plötzlich diese große Lücke hinterließ. Die Krankenkasse sagt mir, das geht sie nix an, denn das ist schließlich meine Schuld allein. Wenn sie das zahlen möcht, käme ja ein jeder dann und hauert sich die Vorderzähne ein. Ich weiß nicht, was ich ohne Zahn werd machen. Es geht mir Tag und Nacht nicht aus dem Kopf. Ich möcht alles darum geben, selbst ein Jahr von meinem Leben. Und wenn sein müsst, auch das Dascherl mit dem schwarzen Ledermascherl. Heute Nacht war ich im Traum in einem Garten. Da erschien mir die Frau Gritsch als schöne Fee. Und sie sprach, wenn ich was wolle, dass ich mir was wünschen solle. Kleider oder sonst was Feines. Doch ich sprach, ich möcht nur eines. Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn, denn meinen schlug der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Ärger kann es nicht gewesen sein. Wir sind Sonntagabends noch beim Tanz gewesen. Und er tanzte mit der Mitzi, die ich nicht mag. Und ich sagte noch, du tanzt mit diesem Besen? Als mein Vorderzahn auch schon am Boden lag. Mein Bruder sah sich tags drauf die Bescherung an und sprach, das büßt die Mitzi, dieses Stück. Es heißt Aug um Aug und Vorderzahn um Vorderzahn. Doch damit krieg ich meinen nicht zurück. Wir haben einen Herrn, der unter uns wohnt. Mit dem tue ich seit gestern kokettieren. Ich war niemals eine Kirke, das weiß jeder im Bezirke. Doch wenn der mich möchte fragen, dem könnt ich mich nicht versagen. Er ist lang, zwar nicht so schön als wie der Pferdl, denn er hat zwei linke Füße, das ist wahr. Doch wenn auch nach meiner Meinung seine äußere Erscheinung nicht von einem Tenorist ist. Hauptsache, dass er ein Dentist ist. Denn ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn. Den meinen schlug der Ferdinand mir ein. Die Resi sagt, sie weiß, warum er das getan. Es muss aus Liebe doch gewesen sein. Was sich liebt, das schlägt sich, hört man oftmals sagen. Bitte sehr, es ist vielleicht ja kein Genuss. Doch wenn er mir gar den Zahn hat eingeschlagen, kann man vorstellen sich, wie der mich lieben muss. Vielleicht kommt er sogar an mein Geburtstag an. Und wenn mir der Dentist die Liebe tut, dann lächle ich mit meinem neuen Vorderzahn, damit er sieht, es ist alles wieder gut. Meine Kinder, jetzt seid ihr fertig, oder? Dass ich euch hier so genau durchschaue und die Situation gewissermaßen so präzise nicht nur einschätze, sondern auch in eine fremdgesungene Musik fassen kann. Das muss für Verblüffung vor euren kindischen Radiogeräten sorgen. So, worüber wollen wir heute reden hier? Mal kicken, ob jetzt mal, ob mal einer... Hallo? Hallo, bist du? Ja, super. Hallo, bist du jemand, mit dem man... Ja, boah. Hallo? Siehst du, da brauchen wir mal einen, mit dem man mal reden könnte. Und schon? Sag mal, macht ihr hier alle Telefontest oder was? Hallo? Wer bist denn du? Ah, einer, der nichts sagt, hilft der Moni weiter. Tag. Also, Kinder. Hallo, hallo. Hallo? Naja, ich meine, wenn Blinde anrufen, jetzt mal, dann stumm ist irgendwie blöde. Hallo? Was hier, Fabian? Ja, ja, hallo, hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Alexander. Mein Mann, hast du eine Erklärung dafür, warum so viele Irre unterwegs sind heute? Nee. Jetzt irgendwie eine ungünstige Sternenkonstellation? Bist du vielleicht ein bisschen astrologisch bewandert? Nee, absolut. Bist du irgendwie überhaupt bewandert? Weiß ich nicht. Nee, du musst doch hier irgendwann auf, was ist denn dein Lieblingsfach? Welchen Leistungskurs belegst du? Leistungskurs? Ja, irgendwann, ja, Mensch. Wovon hast du eine Ahnung? Ja, so Computer ein bisschen was. Ach, Computer ein bisschen was. Lass mal jetzt mal weg, weiter? Was weiter? Na, was ja. Anderes? Na. Wovon du noch Ahnung hast? Mathe. Mathe? Ja. Ehrlich? Ja, ein bisschen. Kann ich mit dir über Melancholie reden? Nee. Weißt du, was Melancholie ist? Nee, nicht so direkt. Oh, nicht? Oh, das ist natürlich blöde. Ich würde gerne mal über Melancholie reden, weil ich stelle fest, ich werde gerade so melancholisch. Mhm. Hast du vielleicht ein Fremdwörterbuch da? Nee, jetzt ist es schlecht. Wieso? Ja, nee, habe ich nicht. Hast du einen Duden da? Duden? Oh, nee, muss ich runtergehen jetzt. Hast du ein Lexikon da? Müsste ich auch runtergehen. Wie lange braucht es, wenn du runter ist und wieder hochkommst? Ein paar Minuten. Ja, was heißt ein paar Minuten? Sag mal, wie alt bist du denn? Wie schnell bist du über 100 Meter? Oh, 15 Sekunden vielleicht. Weißt du genau, weiß ich das jetzt nicht. 15 Sekunden, wie weit ist denn der Duden weg? Ein paar Meter. Naja, ich geb dir 15 Sekunden. 100 Meter wird's ja wohl nicht sein. Wie groß ist denn deine Wohnung da? Ach, nicht so groß. Naja, siehst du. Dann leg mal den Hörer hin und hol mal den Duden. Nee. Und mach ein bisschen Geräusch beim Laufen, dass es irgendwie so Radioeffekte hat. Nee, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Das ist aber, natürlich hast du die Zeit, keine ja, Lust, genau. Wie fändest du das, wenn ich dann keine Lust hätte, mit dir zu reden? Jetzt müsstest du sagen, nur zu ihr recht. Ja. Ja. Wollen wir jetzt so weiter verhandeln? Nö. Ob ich in dir die Lust wecken kann? 15 Jahre. Naja, ob ich in dir Lust wecken kann? Nee, ruf mich an. Ja, das ist ja ein Begriff, oder? Ja. Das kennst du. Aber Melancholie kennst du nicht. Mein Doch. Lieber, mein Lieber. Du siehst mich hier total lustlos. Mhm. Und ich hätte jetzt auf mich genommen, in dir die Lust zu erwecken. Gewissermaßen so eine Art erotischer Spannung zu erzeugen. Ja. Das wäre nicht schlecht, weil ich meine, hast du ja auch gerade Ferien. Ferien, ja, hab ich. Ja, da kann man ja zwei Tage mal erotisch gespannt rumlaufen. Wie? Erotisch, gespannt. Ja. Hä? Erotisch? Ja. Was heißt denn ja? Was ist denn erotisch? Weiß ich nicht. Nee, schlecht, weiß ich nicht. Melancholie ist nicht deins, Erotik ist deins auch nicht. Computer ein bisschen. Ja. Lara Croft. Ist erotisch. Ach, weiß nicht. Ja, ein bisschen. Was heißt denn ein bisschen? Ein bisschen halt. Ja, eine gewisse Oberweitenspannung, meinst du? Ach ja, kann wirklich sein. Ja, was denn sonst? Ihre Handschuhe werden es doch nicht sein, oder? Hm. Die Schamesröte ins Gesicht treiben. Jetzt? Ja, frag dich. Was jetzt? Stell dir mal vor, du solltest jetzt mit, sagen wir mal, mit so einer kurzen Selbstverstellung, 2 Minuten, solltest jetzt ein möglichst günstiges Bild von dir zeichnen. Wie denn das jetzt? Ja, das würde ich dich fragen. Wie würdest du das machen? Dass alle Leute denken, Mann, der ist irgendwie dufte, der ist interessant, der ist gut, ist ein klasse Typ. mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten oder den würde ich gerne mal kennenlernen, den hätte ich gerne zum Freund, irgendwie so. Ach, ich weiß nicht genau, was du willst, aber... Dass du dich vorstellst. Und wie? Ja, das musst du entscheiden, wie du dich vorstellst. Irgendwie spannend. Was wirst du ja nochmal werden, wenn du groß bist? Fernsehstar. Nee, nicht unbedingt. Wieso denn nicht? Ach, weiß nicht. Denn was heißt denn weiß nicht? Naja, das ist ein bisschen... Du als Trommler bei den No Angels wäre doch super, oder? Boah. Was heißt denn boah? Wie bitte? No Angels, scheiße. Ja und, wenn's Geld abhebt? Das ist alles Kacke, was da am Fernsehen läuft. Alles? Na, nicht alles, aber hier RTL 2 und so. Was noch? ProSieben. Und was noch? Na, was da sonst noch ist. Wieso ein ProSieben? Ach, weiß nicht. Da kommt so viel Scheiße. Was ist denn Scheiße? Ach, ja, also genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber... Mir gefällt mir irgendwie nicht so. Nee, du sollst ja nicht aufzählen, sondern sollst sagen, was würdest du als Scheiße empfinden im Fernsehen? Na, weiß nicht, wie das alles so... Was wären keine Scheiße? Naja, wenn du mich jetzt so fragst, dann weiß ich auch nicht, wie ich das sagen soll. Und was Scheiße ist, weißt du nicht? Doch, doch. Was denn? So ein braunes Zeug halt. Was? Scheiße. Im Fernsehen, naja, man, die zeigen ja nur nicht Scheiße im Fernsehen. Du hast doch Scheiße gesagt. Sollst du übrigens nicht sagen als 15-Jähriger. Nee. Nee, ist nicht schön. Na, wenn du meinst. Ja. Was machst du denn da jetzt? Was ist denn Scheiße im Fernsehen? Gedanken mache ich mir. Ach, Gedanken? Hm? Weiß nicht. Das ist jetzt schwer zu sagen. Was weißt du denn ungefähr? Wenn du sagen würdest, du wüsstest was, was wäre denn das dann ungefähr? Was soll ich jetzt sagen? Wiederhol nochmal die Frage, ich habe eben nicht so direkt zugehört. Du sagst, den Eindruck hat allerdings auch mein lieber Freund. Du sagst, du weißt nicht. Im Grunde auf jede zweite Frage von mir. Na, du sagst, weiß ich auch nicht, oder? Was weiß ich nicht? Ja, was du nicht weißt, weißt du nicht, oder? Ja, genau so. Genau, und jetzt wollte ich dich dann fragen, was du denn so ungefähr weißt. Ja, was ich weiß. Im Prinzip passiert gar nichts mehr. Ja, da hast du jetzt im Radio angerufen, wa? Ja. Aber so hast du dir das nicht vorgestellt. Nicht direkt. Wie hast du dir das vorgestellt? Weiß nicht, ein bisschen lustiger. Mensch, weiß nicht! Ein bisschen lustiger. Ja, ey, steht da dem, steht da bestimmt weh, sei lustig, halt doch nicht dagegen. Ja. Ich meine, dann kannst du traurig sein, das ist auch okay. Was würdest du denn jetzt am liebsten sein? Lustig. Na, dann mach. Ja, und wie? Ja, frag mich doch nicht, das musst du doch vielleicht mal für dich entscheiden. Ich habe gerade festgestellt, dass ich, weiß Gott, nicht lustig sein will und werde heute. Ja. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Alexander. Von wo rufst du an? Aus Waren an der Müritz. Als wir in Waren waren. Hm. Hä? Weiß nicht. Was weiß nicht? Ich hab dich gemeint. So. Ja, Mann. Dachtest du, kommst du vielleicht groß raus? Schneidest du dich jetzt eigentlich mit ins Gespräch? Nee. Sei ehrlich? Aber es machen wahrscheinlich irgendwelche anderen Leute hier. Von dir? Da aus der Gegend? Nee, ja, aus meiner Klasse wahrscheinlich. Aus deiner Klasse? Welche Klasse bist du denn? 9. Wo denn? Richard-Wossidlow-Gymnasium in Waren. Richard-Wossidlow-Gymnasium in Waren. Wossidlow. Wossidlow-Gymnasium in Waren. 9. Ja. Welche 9. denn? 9B2. Wie heißt denn dein Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin? Warum möchtest du das wissen? Wieso? Ja, dass man das einfach ein bisschen genauer orten kann noch. Vielleicht hört die jetzt zu. Der hat bestimmt nicht zu. Meinst du? Mhm. Das Leben ist manchmal so hart, oder? Ja, ja. Ist aber schön, jetzt kommen wir wieder in so eine melancholische Stimmung. Was ist ein Melancholie, wenn ich mal fragen darf? Ja, da müsstest du mal eben runtergehen und zum Duden kicken. Oh. Oder zum Fremdwörterbuch oder ins Lexikon. Wie fühlst du dich jetzt? Ach. Sag nicht melancholisch, sonst frage ich, was das ist. Naja, wie fühle ich mich jetzt? Weiß nicht. Ich bin aufgeregt. Aufgeregt? Ja. Klingst du denn ein bisschen abgeregt? Warum? Wie? Na so, hm? So ein bisschen Unterspannung. Das ist nicht so richtig, so der richtige Drive. Ist es nicht? So, das richtige Tempo hast du nicht? Ja. Die Kollegen, die jetzt mitschneiden, da aus deiner Klasse. Ja. Oder aus deiner Schule. Mhm. Die haben bestimmt schon längst ausgeschaltet. Was haben die ausgeschaltet? Nein, das Aufnahmegerät. Meinst? Ja, klar. Glaube ich nicht. Weil die wahrscheinlich in totale Verzweiflung getrieben worden sind. Durch dich. Mhm. Mann, schlimm, oder? Würdest du dich gerne mit einem anderen unterhalten als mit mir? Ja. Mit wem denn? Warum willst du das wissen? Naja, bloß so. Ist das wichtig? Nö, na vielleicht kriegen wir das hin. Oh. Tja. So genau möchte ich das jetzt nicht sagen. Weißt du das nicht? Doch, eigentlich schon, aber ich möchte es nicht so sagen. Warum nicht? Ja. Weiß ich jetzt auch nicht direkt. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Leben ist hart, oder? Jo, absolut. Was machst du da? Chatten? Nee. Sondern am Computer rumfummeln. Ja. Hört man das? Mhm. Hm. Das verbessert deine Konzentrationsfähigkeit und deine Kommunikationsfähigkeit nicht unbedingt. Ja, kann möglich sein. Was ist denn Konzentrationsfähigkeit? Boah. Na, wenn ich mich halt auf was konzentriere, so. Was ist denn Kommunikationsfähigkeit? Wenn man mit anderen Leuten reden kann, vielleicht. Die Fähigkeit, mit anderen Leuten zu reden? Ja. Hm. Die ist bei dir nicht so ausgeprägt, wa? Kann sein. Wollen wir Schluss machen? Ach, mein Weg. Das war schlimmer, als zur Tafel gerufen zu werden, oder? Hm. Hm. Ey, schöne, deprimierte Nacht wünsche ich dir. Hier runter zum Dudenkick, was Melancholie ist. Jo. Hallo. Nichts kann mir nicht nehmen, nicht der tiefste Sturm, nicht der schmalste Stil, nicht der längste Weg. Kehrt nur, kehrt mein Sehnen, was auch immer war, doch so tiefes Leid, heilt einmal die Zeit. ohne dein Geleit, deine Zärtlichkeit. Alles kannst du geben, Sturm und Stille auch, Spiel und Ernst zugleich, du machst mich so reich. So, Angermünde. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Das Wetter nachts ist meist klar, die Temperaturen. Oh Mann, das Wetter nachts ist meist klar, die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad. Morgen gibt es wieder viel Sonnenschein bei 15 bis 18 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Dopp. Die USA haben Israel davor gewarnt, Palästinenserpräsident Arafat auszuweisen. US-Außenminister Powell sagte, die Lage im Nahen Osten werde nicht verbessert, wenn Arafat im Exil leben würde. Der Palästinenserchef sei weiterhin ein legitimer Verhandlungspartner. Die israelische Armee hat ihre Militäraktionen im Westjordanland ausgeweitet. Panzer rückten in die Außenbezirke der Stadt Jenin ein. Auch um Nablus sind Truppen zusammengezogen worden. In Ramallah bombardierte die Armee das Hauptquartier des palästinensischen Sicherheitsdienstes. Die Organisation Erdölexportierender Länder hat es abgelehnt, Ölverkäufe an die USA als Druckmittel im Nahostkonflikt zu nutzen. Dies hatten die OPEC-Mitglieder Irak und Iran vorgeschlagen. Eine Gruppe deutscher Polizeiexperten ist auf dem Weg nach Afghanistan. Die 9 Beamten starteten am Abend vom Flughafen Köln-Wahn aus. In Kabul sollen sie ein Jahr lang das afghanische Innenministerium beraten und bei der Einführung rechtsstaatlicher Ordnung helfen. 3 bewaffnete Täter haben am Abend nahe der niedersächsischen Stadt Uelzen eine Bank überfallen. Sie nahmen 2 Bankangestellte als Geiseln und flüchteten in einem Auto. Und die Verkehrsmeldungen A10 nördlicher Berliner Ring, Autobahn 3 Schwanebeck Richtung Autobahn 3 Kaveland zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Felten, Gefahr durch eine Ölspur. Mann, wäre das toll, wenn Wünsche wahr würden? Ja, wenn endlich mal genau deine persönlichen Lieblingssongs laufen würden. Genau, aber anstrengen willst du dich nicht dafür? Nö. Naja, dann ruf doch einfach an. 0331 70 97 130. Hallo, du hast die Open Box auf Fritz erreicht. Open Box, die Sendung, bei der garantiert nichts passiert. Außer, dass eure Wünsche erfüllt werden. Eine Stunde Lieblingssongs. Von Montag bis Freitag immer ab 19 Uhr. Kann ich da auch jemanden grüßen? Klar, aber immer schön 0331 ins 30 anrufen. Open Box, die fast vollautomatische Wunscherfüllungsshow. Und überhaupt im Radio. Yeah. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, man kann hier anrufen, aber man muss nicht unbedingt anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorbei. 0331 für Potsdam, 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, so, so, so, so, so, so, so. Wen haben wir denn da? Freddy. Freddy? Jo. Hast du Ferien? Nee, leider nicht. Nee, du musst arbeiten. Nee, studieren. Was denn? BWL. Ja. Was Praktisches. Sag mal, aber studieren alle BWL. Wo studierst du denn? HU. HU? Wie viele BWL-Studenten gibt's denn da so in eben Jahrgang, in eben Semester? Also, ja, so, wann, die immatrikulieren ja auch immer im Herbst, wa? Ja, wie viele sind? Immer weniger, fangen an mit. Werden immer weniger? Ach so, fängt an mit? 400 ungefähr. 400 BWL-Studenten. Und dann, wie lange bist du schon dabei? Oh, schon eine Zeit, 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie viele sind jetzt noch von den 400? Ja, man verliert ein bisschen den Überblick, kommen ja welche dazu und gehen wieder welche. Ja. Ach, sag mal, du klingst auch so mild melancholisch. Ich finde eigentlich ganz schön. Trübsinnig, schwermütig. Ja, ja, kleine Nachricht der BWLer. Ne? Ja. Aber ist jetzt auch nicht, also im Grunde nicht so, also ich meine, BWLer sind doch eher zu Optimismus verpflichtet, oder? Ja, berufsmäßig so richtig. Ja? Mhm. Und studienmäßig teilt sich das auch schon so ein bisschen mit, so Optimismus? Ja, man ist noch nicht so beeinflusst von der Berufswelt. Ja. Und das Studium, selbst, würdest du das eher unter die melancholischen einreihen? Wie ist das jetzt gemeint, genau? Na, so als Studium, so insgesamt, der Blick, der einem dadurch auf die Welt vermittelt wird, ist das eher ein optimistischer oder ist das eher ein Trübsinnigkeitsstiftender? Das ist auch Auslegungssache, würde ich sagen. Also je nachdem, wie man da selber drauf schaut, sagt man selber halt. Und für dich? Für mich eher, ja, das kommt auch auf die Tagesverfassung an. Also wenn man gut gelaunt ist, dann kann das alles so scheinen, als ob das alles hinhaut. Und wenn man es eher nicht ist, dann haut es eher nicht hin. Ja? Dann ist eben so der Eindruck, dass das alles den Bach runtergeht und auch das Wirtschaftliche alles über den Kreislauf ist, der nach unten führt. Ehrlich? Ja. Dabei hat der doch, suggeriert doch der Wirtschaftskreislauf immer, dass er nach oben führen würde, oder? Ja, berufsmäßig halt der Optimist. Also ich meine, man muss ja auch immer so Wachstum, wenn bloß null ist, dann ist ja schon Katastrophe eigentlich angesagt, oder? Aber eigentlich ist das komisch, oder? Also würde es nicht mal reichen, wenn alle nur das haben, was sie haben. Also ja, denke ich mir auch. Wenn man das hält, sozusagen Quote, und muss dann immer alles wachsen. Ich meine, normalerweise im Leben geht es auch mal hoch, mal runter, bei den Wirtschaftsunternehmen. Stimmt, oder? Also ich meine, wenn ich von mir aus sehe, ich bin vielleicht, sagen wir, die ersten 16 Jahre meines Lebens gewachsen. Ja. Und das reicht mir eigentlich auch. Wenn ich vorstelle, wenn ich jetzt immer weiter wachsen würde, dann musst du, siehst du, aber das ist dann in Wirtschaft, du musst ja neue Klamotten kaufen, jedes Jahr neue Schuhe, weil die nicht mehr passen und so. Naja. Das macht dann, das stiftet doch dann Trübsinn und Melancholie. Das kann dann wieder Melancholie stiften, das wohl. Ja. Bist du denn eher so ein melancholischer Typ oder bist du eher ein heiterer Typ? Ich bin manchmal melancholisch, ja. Ja? Ja. Und gibt's da so Anlässe oder? Nee, das kommt ganz überraschend. Und kannst du das genießen? Oder ja, ich hab so ein wohliges Gefühl auch, ja, ist richtig. Man lässt sich da mal ein bisschen drin gehen. Also geht ja auch wieder weg, ich sag mal. Wenn es jetzt länger dauert, dann ist es natürlich was, sollte man nicht behandeln lassen, aber 2-3 Tage ist schon mal okay. Ja, wobei Melancholie ist ja jetzt gewissermaßen eher die künstlerische Form von so Depressionen, oder? Ja, ist richtig, ja. Ja. Und findest du, dass es eher was nötig ist? Ja, gehört dazu. Ja? Ist es bei dir so Jahreszeiten gebunden oder gibt es so spezifische Situationen, die dich in die Melancholie treiben oder Tageszeiten oder Getränke? Nee, möchte ich nicht sagen. Das kommt, wie gesagt, ganz überraschend. Dann ist es auf einmal da und dann weiß man jetzt, ist es mal wieder soweit. Und entstehen da Wünsche? So aus der Melancholie heraus? Also mir ist jetzt zum Beispiel eingefallen, dass gerade jetzt bei meiner momentanen Melancholie, dass ich im Grunde denke, ich müsste Pfeiferraucher werden. Ja, das sieht gut aus, das riecht ja auch gut. Das sieht gut aus, riecht gut? Stimmt, also würde ganz gut passen zu Melancholie. Ja, und hat eben auch so mal unhektisch zigarettenhaftet, ne? Also richtig. Zigaretten sind ja doch immer so Kippe austreten, hast du noch eine Fluppe, wo ist Feuer? Ja. Das kann man sich aber. Bist du Raucher? Nee. Gelegentlich, aber im großen Sinne nicht. Sportler. Was heißt denn gelegentlich? Dann kiffst du oder was? Nee, kiffen tue ich auch nicht. Aber so halt, wenn man in der Gesellschaft beisammen sitzt, dann ist das manchmal ganz angenehm. Ja. Macht auch einen guten Eindruck. Ja. Bist du jetzt alleine zu Hause? Ja. Und bist du im Moment melancholisch? Nö, im Moment nicht. Ja, nicht. Sondern du bist irgendwie heiter, du bist gerade vom Joggen wieder reingekommen. Ja, genau. Ehrlich? Ja. Ach, hast du jetzt Joggen durch die Dunkelheit gemacht? Ja, das ist ganz gut. Also. Aber ist es nicht gefährlich? Wird man da nicht vielleicht für einen Sittlichkeitsdelikt, Delinquenten erhalten, möglicherweise? Wenn man so nachts im Dunkeln? Ja, also da nachts durch Parks rennt. Oh, dass dann immer einsame Frauen mit so einem Kreischen beiseite springen und so? Nee, also das ist noch nicht vorgekommen. Also so dunkel ist es in Berlin ja auch nicht. Es sind ja ein Haufen Laternen und also richtig dunkle Ecken gibt es hier auch nicht. Stimmt. Das ist vielleicht auch bloß, um sagen wir mal Melancholie zu verscheuchen, oder? Werden die Städte nachts illuminiert? Kann sein, ja. Möglicherweise. Während der Bauer die Kuh schreien hört und dann zum Strick greift und aufs Dach wackelt. Also müssten die Melancholischen alle in die Stadt ziehen. Wahrscheinlich. Aber vielleicht wird man dann auch noch viel melancholischer, wenn man ja keine Ruhe, ja keinen Ort hat, melancholisch zu sein. Ja, stimmt. Da braucht man dann auch einen ruhigen Ort. Ja. Ja. Ja. Hast du denn manchmal auch den Ehrgeiz, vielleicht so bewusst traurig zu werden, dass du denkst, auch jetzt würde mir Melancholie anzustehen? Ach, man kann das ein bisschen steuern. Also man merkt ja, wenn es so ankommt und dann kann man es ja abblocken oder man lässt es halt zu. Ja. Möchte ich sagen. Und du lässt es dann schon ganz gerne zu? Kommt auch an, ja, ob es gerade passt in die Situation rein. Ach, Freddy, du klingst so verständnisvoll. Bin ich auch. Trotzdem du jetzt aber ja nicht melancholisch bist, sagen andere Leute von dir auch, dass du so verständnisvoll bist? Die Frauen, ja. Ja? Aber nee, Quatsch. Ach. Na, warte, warum denn nicht? Aber trotzdem macht einen schlechten Eindruck, meinst du, wenn man sich so als Softie präsentiert? Genau, das kommt nicht gut. Ja. Das kann man dann irgendwann mal später durchschauen lassen, ein bisschen, aber am Anfang ist das nicht gefragt. Aber im Moment bist du jetzt auch alleine zu Hause. Ja. Also im Grunde ohne gute Voraussetzungen, schön melancholisch noch zu werden. Man, könnte man ja, wenn man nicht mehr was zu tun hat, aber... Du hast noch was zu tun. Machen heute, da ist das dann schlecht. Was musst du noch machen, so studienmäßig? Ja. Ins Buch stecken, ja. Ei. Sag mal, hat denn dieses BWL-Studium für dich schon so was Praktisches gehabt? Ja, ich denke schon. Also das wird schon den Blick auf die Welt ein bisschen klären. Ja, nee, aber jetzt so was ganz unmittelbar Praktisches, so nee, steuermäßig oder irgendwie so. Nö, ja, muss ja keine Steuern zahlen, hab ja kein Geld. Ach so, stimmt. Und bist du denn wenigstens, als du angefangen hast zu studieren, da war ja jetzt gewissermaßen die Aktien-Internetblase noch total dick. Ja. Warst du denn da auch in der Versuchung, gewissermaßen dir einbildend, dass du ja als BWL-Student im ersten Semester über Insiderkenntnisse verfügst und ein Spezialwissen? Warst du denn da auch in der Versuchung, dir jetzt in Aktien zu machen? Ich war in der Versuchung und bin ja auch erlegen und naja, nun sieht man ja, was dabei rausgekommen ist. Ach so, was ist denn bei rausgekommen für dich jetzt persönlich? Na, persönlich wäre es okay, wenn sie zur Wirtschaftsbeilage jetzt immer noch ein Taschentuch dazulegen würden in der Zeitung. Aber ja. Ach, das ist dir dann nicht gelungen, rechtzeitig die Aktien abzustoßen? Naja, das ist ja dann auch wieder, wenn man zu früh rausgeht, kann man zur Zeit erholt sich ja wieder ein bisschen. Ja. Dann ärgert man sich später auch. Das war ja auch nicht so, dass... Wie war denn bei dir die größte Erfolgskurve? Wenn wir jetzt, nehmen wir an, du bist mit der Summe X eingestiegen? Ja, also das Geld, was ich jetzt da verloren habe, das war ja auch gar nicht meins. Ach so, du also hast... Ich habe ja vorher schon Gewinn gemacht, das habe ich dann wieder eingesetzt und das ist nun vielleicht weg. Mal sehen, ob ich verkaufe oder nicht. Wenn er rechtzeitig verkauft hättest, wie viel Gewinn hättest du gemacht? Hättest du deinen Einsatz verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht? Ich habe direkt nach dem Bund angefangen und da waren es, haben wir gekriegt, Abgängergelder, wie es da hieß. Ja. 1,5 und dann noch ein bisschen sowas ersparte dazu. Und, ja, also 200, also im Schnitt waren es 200%. 200%. Und jetzt bist du bei 100%. Also ich bin schon noch im Plus. Bist du noch im Plus? Ja. Weil ich halt damals rechtzeitig eingestiegen bin, damals, als es immer hoch und hoch ging. Ja. Und dann ein paar Mal gewechselt, da hat man ein kleines Kissen aufgebaut. Und das lässt er jetzt auch? Ja, lass ich erstmal liegen, jetzt die brauchst du gerade nicht. Da muss man ein bisschen Ruhe haben, ja. Das bringt nichts, wenn man hektisch wird. Stimmt. Ach, da hast du sogar noch Plus gemacht. Das ist ja ganz schön. Gibt's auch, ja. War, oder? Ich habe neulich gelesen, dass 4 Billionen Dollar verbrannt wurden. Also 4.000 Milliarden. Was heißt verbrannt? Also irgendjemand hat sie ja. Ja, genau. Aber da würde man gerne wissen, wo... Naja, ich meine, eine Menge ist ja wahrscheinlich auch so total für Scheiße drauf wären. Irgendwelche teuren Mieten oder naja, wobei da bleibt das Geld ja auch irgendwie. Ja. Werbung und so weit. Aber so, wo nichts übrig geblieben ist. Wie viel davon wahrscheinlich so total in den Müll gegangen sein war, Marc? Wie viel? Ja. Also ich meine, ein Teil davon wird ja jetzt bei den, sagen wir, Werbefirmen oder bei den Vermietern. Die haben ja dann, da kommt das Geld ja dann an. Genau. Aber wie viel von den 4 Milliarden wohl wirklich einfach bloß so vernichtet worden sein mögen? Richtig. Schwierig. Nicht schwer zu beantworten, wa? Ja. Das wäre eine interessante Semesterarbeit mal. Ja. Für den BWL-Studenten. Richtig. Aber wahrscheinlich extrem schwer, die Daten zu erheben. Ja, so hat es auch immer, das wird ja nie ganz sauber rausgegeben. Ja. Ja. Schon, auch schon Wertungen drin in solchen Zahlen. Ach, Freddy, schön, dass du so verständnisvoll warst. Ja. Ja. Nur heute. Nur heute? Es gibt so andere Tage. Nee, aber heute hat es mir auch wohlgetan. Das war quasi Balsam auf meine melancholierende Seele. Aber das ist schön. Ja, dafür danke ich dir sehr. Wusstest du, dass nach Melancholie gleich Melanurie im Fremdwörterbuch kommt? Was? Ich habe hier ein Fremdwörterbuch hier, glaube ich. Oder der Kollege Langfeld hat mir eben ins Rinn gebracht. Jetzt wollen wir hier kicken. Was kommt da bei dir danach? Melanurie habe ich hier noch. Das Auftreten von Melanin im Urin. Nee, steht hier, was hast du denn für ein Fremdwörterbuch? Das ist nicht umfangreich, deswegen kommt es gleich danach. Ach so, genau. Hier kommt ja dann erstmal natürlich der Melancholiker und Melancholisch, wobei der tendenziell eher überflüssig ist. Dann kommt aber Melange. Melange. Genau. Mischung, Kaffee. Rondo Melange, genau. Mischung, Gemengsel. Und dann kommt Melange-Akt, eine Darbietung, die verschiedene artistische Leistungen vereinigt, und dann kommt Melanine. Und was hast du hier, gefunden? Na, Melanine sind ja schon die Farbstoffe. Sind schon die Farbstoffe? Sind schon, wa? Und du hast dann aber Melanismus, nee. Melanurie kommt dann gleich. Melanose, Melanit, Melanurie heißt eins. Ja. Melanom fehlt bei dir aber, die bösartige Schwulst. Ja, Melanurie. Melanogen halt der Hahn. Schwarzwasserfieber ist aber auch schön, wa? Schwarzwasserfieber klingt doch gut. Das hätte man schon ganz gerne, ja, hä? Nicht auf die Dauer, nicht so lange, aber hin und wieder mal ein bisschen Schwarzwasserfieber. Ja, das machen wir oder? Natürlich. Das ist so eine interessante Krankheit. Kannst du so Krankheitsgespräche auch? Wie alt bist du denn eigentlich, Freddy? Naja. Sei ehrlich. 25, würde ich sagen. 25. Aber so genau raus ist es nicht. Ach so, genau braucht man halt auch nicht mehr wissen. Ja. Und du machst Sport? Sport und jetzt, um dich fit zu halten oder eher so für das Selbstgefühl? Das geht ja Hand in Hand. Also. Aber ich meine, wenn man joggt, da weiß man doch eigentlich, macht man sich doch bloß die Knie kaputt, oder? Nö, nicht wenn man sich im Wald, also wenn man sich ein bisschen auf Sandwegen hält, dann geht es. Ach so, gut. Ansonsten schon, stimmt, da muss man im Alter dann schon ein bisschen gucken. Mhm. So, dass du jetzt total tolle Oberschenkel wahrscheinlich hast, hä? Ah, geht so. Ja. Ach man, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Schade, ich würde mich jetzt den ganzen Abend mit dir unterhalten, aber ich weiß leider nicht weiter. Hast du eigentlich noch was, hast du noch was total Interessantes zu erzählen? Nee. Oh, ich hab die Frage jetzt falsch gestellt, oder? Du hättest wahrscheinlich, ich hätte bloß anders fragen müssen, du hättest wahrscheinlich schon was Interessantes zu erzählen. Jetzt müssen wir überlegen, wie ich jetzt eine gute Frage stelle, dass du was Interessantes erzählst. Achtet Alte, der Freddy und die Frauenspiel ist ja jetzt auch blöde, jetzt darüber zu reden, oder? Das wäre auch nicht sehr ergiebig. Wieso nicht? 25 Läufer, BWL-Student, dicket Aktienpaket? Naja, so dick ist das nicht, aber... Naja, also das ist eher ein trauriges Kapitel. Ach, ehrlich? Ja. Na, das trifft doch meine Stimmung genau. Stimmt, würde gut reinpassen. Genau, warum ist es ein trauriges Kapitel? Wo du so verständnisvoll klingst? Naja. Naja, aber ich meine jetzt nicht so geheuchelt, sondern eben einer, der zuhören kann und dann auch Antworten geben. Ja. Nee, ich denke, das ist auch eine eigene Entscheidung teilweise. Dass du das so vereitelst, gewissermaßen. Ja. Aber warum? Tja, warum tut man das? Weiß auch nicht. Vielleicht hat man die falschen Vorstellungen, was noch kommen könnte oder. Keine Ahnung. Ach, ist das so, dass du gewissermaßen die Erwartungslinien so hoch. Die Vorstellung hat man halt, ja. Ach so. Oder vielleicht hat das auch so was Selbstzerstörerisches? Kennst du so Selbsthass? Nee, sowas kenne ich nicht. Ja, nicht? Nee. Du bist mit dir so komplett im Reinen? Doch, ja, bin ich auch. Ja. Dann sollte man doch aber auch keine Probleme mit so Freundinnen haben, oder? Nee, ja. Selbsthass? Aber weiß nicht, teilweise reicht die Zeit einfach nicht und... Na, Zeit ist so eine Ausrede, oder? Wofür reicht die Zeit nicht? Also wofür, wenn man jetzt eine Freundin hat, wofür braucht man da wirklich Zeit? Na, du kannst ja nicht sagen, jetzt haben wir hier eine Beziehung, aber treffen... Naja, also nächste Woche kann ich schon mal nicht, wie sich dann mit... Donnerstag nächsten Monat aus, das kannst du auch nicht machen. Aber wieso könntest du nächste Woche nicht? Jetzt nehmen wir an, ich wäre jetzt eine Freundin, wollte mich mit dir verabreden. Na, morgen? Ich morgen Zeit. Hättest du morgen Zeit? Klar. Na gut, nehmen wir an, du hättest morgen keine Zeit. Dann machen wir mal weiter. Übermorgen? Hättest du auch Zeit? Ja, für dich hätte ich immer Zeit. Wenn du eine Frau wärst. Ja. Naja, aber du hast ja eben gerade gesagt, dass bei den Frauen das Problem die Zeit ist. Ja, das ist natürlich eine Mischung. Ist richtig. Also wenn die Frau ankommt, sag ich mal, dann habe ich auch Zeit. Aber so im Moment ist es halt nicht so, dass die Frauen vorrätig wären, für die ich mir die Zeit nehmen würde unbedingt. Ah ja. Und die letzte, bei der hast du dann keine Zeit gehabt, oder was? Am Ende nicht mehr, nee. Weil du nicht wolltest? Das hat sich dann so weit abgekühlt, dass ich mir gesagt habe, jetzt sind mir andere Sachen wichtig. Ach so, hat sich so weit abgekühlt. Und aber wie, du standest dann irgendwie dabei und hast jetzt angekickt wie ein Vulkanausbruch und hast gedacht, jetzt lässt du nach mit der Lava, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ja, genau. Komisch. Aber da wurden andere Sachen dann wieder wichtiger. Warten, was wurden dann wichtiger als Frauen? Oder als die spezifische Freundin? Ja, dann trifft man sie halt wieder mal mehr mit einem Kumpel oder geht ein bisschen mehr arbeiten. Ja, so. Und hast du dann aber auch den Ehrgeiz, immer so richtig wegzugehen mit der oder irgendwas so zu machen? Ja, was ich da machen will, will ich da schon ordentlich machen. Ja, na, aber man kann auch so zu Hause sitzen und sagen, ja, heute machen wir uns schön Abendbrot. Und ich schreibe nachher noch an meiner Dingschenarbeit weiter und du häkelst ein bisschen, oder? Also, naja, ist jetzt blöd, häkel, aber du liest da eben Kleist. Ja, weiß ich nicht, also für so ein Familienleben will ich da gar nicht so zu haben, erstmal. Ach so. Du willst dann gewissermaßen die Beziehung erstmal auslagern und da in so einem überschaubaren zeitlichen Rahmen gewissermaßen Kulturereignisse. Naja, so Kino, Disco, ja. Irgend so was. Ja, erstmal so, genau. Nee, also wenn man da zu eng auf dem Fleck hockt, hätte ich mir auch nichts. Ah, das ist blöd, wa? Dann könntest du dir vorstellen, dass du jetzt so ewig Single bleibst quasi? Die Befürchtung kommt langsam auf, ja. Das macht dir Angst? Nicht unbedingt. Also ich fühle mich ja nicht unglücklich in der Position jetzt. Ja. Aber gut, also mit einem zunehmenden Alter kann ich natürlich dann für ganz schöne Melancholie-Schübe so und bist, ja, bist du nicht manchmal traurig, dass du so alleine bist zu Hause? Wäre das jetzt nicht netter, wenn jemand da wäre? Manchmal ja. Und die größte Zeit aber nicht. Das ist okay. Und was machst du dann, wenn du manchmal traurig bist, dass du alleine bist? Tja. Gibt es dann so eine Notfreundin, oder? Wie bitte? Gibt es dann eine Notfreundin? Nee. Tja, jetzt ein Telefon noch. Weißt du, einsamer der Mensch, desto besser ist dein Telefon. Mit wem telefonierst du denn da? Oh, mit dir, oder? Mit mir? Du hast mich jetzt aus Einsamkeit angerufen? Mann, Freddy, du hast mich jetzt aus Einsamkeit angerufen, kann ich dich irgendwie trösten? Dir deine Einsamkeit vertreiben. Hab ich eigentlich nur angerufen, weil es so lange dauert mit dem, ich hab so einen neuen Reis und der muss das ganze Wasser aufsaugen. Wenn man ihn kocht, dauert das so lange. Danke. Sag mal, bist du auch so Naturkostladengänger? Ja, bin ich jetzt, ja. Eieiei, und bringt das wann? Jetzt mein Nahrungsmittelanbieter hier, mein lokaler Plü, der hat jetzt angefangen mit Bioprodukten und da habe ich schon mal zugeschlagen. Und? Merkst du da Unterschiede oder bildest du dir Unterschiede ein oder merkst du überhaupt da keine Unterschiede? Das ist halt die Frage, wa? Also da gibt es ja nun einige Biosiegel, aber da ist wohl bei manchen auch nicht andere drin als bei den normalen Produkten. Und trotzdem schmeckt es besser und du fühlst dich gut dabei? Ja, das ist halt immer auch so ein bisschen psychosomatisch, wa? Ja. Du denkst, das ist gut und dann geht es dir tatsächlich auch gut am Ende. Aber ich habe neulich eine Studie gelesen, die Amis mit 26.000 Menschen gemacht haben, was ja wirklich richtig viel ist, eine große, große Studie. Da haben die auf den Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und Gesundheitszustand untersucht. Aha, und rausgekommen ist, es gab definitiv keinen Unterschied zwischen Leuten, die sich bewusst ernährt haben, und so viel Salat, Vitamin und so, also richtig nicht so viel tierische Fette und so ein Kram. Und zwischen Amis, die sich, und wenn sich Amis unbewusst ernähren, dann weiß man, dass es irgendwie nur Cola und Dings und Pommes sind, ja. Ernährt haben und da keinen Unterschied. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde ja alles über den Haufen werfen, was ich hier gelesen habe. Du, die haben 26.000 Leute untersucht und die Amis sind da, glaube ich, immer ganz pingelig mit ihrer FDA. Hm. Das ist ein hartes Leben, oder? Das wäre ja ganz schön. Also mich ermutigt das. Das könnte ich vor allem Geld sparen. Ich sag dir, spar das Geld. Kauf dir schönes Essen davon. Was mache ich mit der ganzen Kohle dann? Fette Steaks. Ah ja. Das schmeckt mir ja mittlerweile schon gar nicht mehr. Ehrlich nicht? Ist ja wirklich so, dass wenn du dann anfängst mit diesen ganzen liest und guckst du, was ist gesund. Du weißt doch aber, dass so Vollkornbrot, dass es Darmkrebs macht. Weil ja immer die unverdauten Körner an der Darmwand lang schrapen. Ehrlich? Ja, richtig kauen. Ja, aber trotzdem bleiben da so viel von diesen Schrotbestandteilen übrig, wo die ja sagen, dass das für deine gute Verdauung so zuträglich sei, die reißen dir trotzdem die Darminnenwände auf. Ach, hör auf. Und erhöhen das Krebsrisiko. Doch, wirklich. Kann man halt wie eine Kuh dann immer noch dazu. Ja. Ja. Also insofern ist lieber schön, schön Weißbrot. Nee, also wo jeder sagt, das darf nicht sein. Ist lieber so vorgekaute Sachen, die dir die Darminnenwände nicht ruinieren können. Komplexe Kohlenhydrate, muss halt irgendwas dazwischen. Oh, jetzt spinnt hier wieder die Schweineanlage. Olle Freddy ist weg, glaube ich, oder? Freddy, tschüss. Das tut mir leid, dass ich dich jetzt auch mit so einer deprimierenden Bemerkung offensichtlich aus dem Gespräch hier entlassen habe. Aber ich habe nicht gelungen, ich habe es mir nicht ausgedacht. Das hat mich sehr überzeugt. Und na, ich esse ja trotzdem Vollkornbrot, aber auch nicht immer, sondern immer nur mal hin und wieder. Man soll, glaube ich, das Allerbeste ist, einfach so zu essen, dass man denkt, oh Mann, das schmeckt mir, darauf halt jetzt Lust. So, jetzt mache ich hier eine Ernährungsberater-Sendung. Kinder, Kinder, ich werde langsam senieren hier. The cornfield, reaching up, the sufferers kneel, every day, they know the same song, same song, same song, every day, they quote another version, version, version, east, west, north, east, west, south, the world is around about. East, west, north, east, west, south, people keep speaking out. Every man to his own opinion. Everyone wants to reign dominion. But just a set, a super trap, super trap, super trap, to capture you, bionic rats. They must get the beaten, they must get the blow, they must get wounded. They must get the beaten, they must get the blow, they must get Jehoshaphat, cha cha cha you. Bionic rat, cha cha cha cha cha. So, wen haben wir denn da? Wir haben jetzt Tristan. Wer? Tristan. Wieder eine Melancholie nur mit A N hinten dran. Tristan, Mensch, das ist ja. Wagner. Genau, und die Säule. Genau. Ah ja, aber naja. Aber Tristesse ist dem schon wieder relativ nah, der Melancholie, oder? Ja, das, aber ich merke gerade, dass du gar nicht mehr so wirklich melancholisch sein kannst. Wieso? Klang gerade irgendwie ein bisschen erleichterter und fröhlicher. Ja, nur weil du gesagt hast, dass du Tristan heißt. Das hat mir Mut und Kraft gegeben. Aber sag mal, du schäumst da über vor guter Laune. Ich sehe gerade ganz viele ganz bunte Farben. Blau, Rot, Grün, Gelb, Violett und Türkis. Warum denn? Wahrscheinlich 80% der Hörer, oh Gott, auf was für eine Droge ist der denn gerade? Aber nein. Ich spiele gerade mit moderner Technik, mit bunten Leuchtdioden und schöne Farben an meine weiße Wand. Du spielst mit bunten Leuchtdioden? Yes. Was spielt man denn da? Ja, man spielt gar nichts, man erfreut sich der schönen Farben, die da entstehen. Das ist ein kleines Testmodell für ein größeres Projekt, was ich baue und warum klingst du jetzt so unsauber, akustisch? Du hast offensichtlich ein Handy. Aber du musst stille stehen, Junge, wenn du mit dem Handy telefonierst. Ich stehe still, nur der Funkturm wandert um mich rum. Ich stehe immer still. Wieso wandert der Funkturm um dich rum? Weiß ich nicht. Warum rufst du nicht vom Festnetzgerät aus an? Das wird doch jetzt unendlich teuer, wenn wir uns die nächste halbe Stunde hier unterhalten. Nee, es geht ja, das ist billig. Ach so. Ja, jetzt, das war, und Festnetz habe ich nicht. Ach, natürlich. Ach so. Aber dafür ist die Verständigung so scheiße. Na, dann begebe ich mich mal an einen anderen Ort, so zum Beispiel. Ja, jetzt ist besser, jetzt ist besser. Ja, da bleibe ich natürlich so stehen. Genau. Jetzt sag doch mal, was du da mit deinen Leuchtdioden beabsichtigst oder welche Art das größere Projekt sein soll. Es wird ein schickes, beleuchtetes Regal aus Glas. Und was man in schönen, viele bunte Farben beleuchten kann. Aber das sind doch bloß immer so kleine Punktdinger, waren die Leuchtdioden? Ja, aber es gibt auch richtig tolle helle. Kennst du vielleicht diese modernen Taschenlampen, die so an Schlüsselanhänger dranhängen? Also, manchmal in Blau, manchmal in Weiß, manchmal in Rot. Die sind auch Leuchtdioden und die leuchten schon richtig hell mittlerweile. Ah ja. Und ich habe halt rote, grüne und blaue. Und wenn man die unterschiedlich hell macht, kann man damit alle Farben inklusive Weiß mischen. Und das ist ein ziemlich schöner Effekt. Und vor allem, wenn man... Wenn du die ganz... Du musst die dann irgendwie ganz dicht nebeneinander? Das ist dann, was ist das? Gelb, Rot, Blau? Nee, Rot, Blau und Grün. Rot, Blau und Grün. Ja. Rot, Blau und Grün. Ist ja komisch. Ja. Ja, weil im Grün dann der Gelbanteil drin ist. Und genau. Wenn du die ganz, ganz eng zusammen machst und die Helligkeit richtig regelst, dann sehen die wirklich weiß aus? Ja, die sehen nicht weiß aus, sondern die leuchten weiß. Also wenn du hinguckst, dann siehst du natürlich immer noch rot, grün und blau, aber wenn du damit durch eine matte Scheibe zum Beispiel durchleuchtest, ja, durch Papier oder sonst was, dann hast du weißes Licht. Wenn sich das so vermischt, ach toll. Genau, und übrigens will ich mal einen kleinen Fehler aus der Welt schaffen, zumindest für alle die, die jetzt zuhören und dich. Du hast gerade gesagt, der Gelbanteil ist ja in den Grünen drin, ne? Mit Gelb, der Farbkreis, also Gelb und die beiden anderen Farben dazu, das, ja, ist dann nämlich Magenta und, also auf jeden Fall ist es Violett und Türkis und nicht Rot und Grün, Rot und Blau. Welcher Farbkreis? Du hast gerade gesagt, Gelb ist auch mit drin, ne? Im, ja, Grün. Und, ja, wenn du aber Gelb hast, dann müssen die anderen beiden Farben, um vernünftiges Weiß mischen zu können mit alle anderen Farben, müssen dann Violett und Türkis sein. Warum das? Weil wenn man einen richtigen Farbkreis hat und drei Punkte, die genau sich gegenüber im Dreieck liegen, ja, aussucht, dann hat man entweder rot, grün und blau oder etwas versetzt. Um ein paar, aha, Grad hat man dann halt gelb, blau, grün und violett. Ach, guck mal eine an. Und jetzt, oh, unterscheidet man doch aber noch subtraktive und additive Farben. Genau, das sind die beiden. Ich, was, weiß dann leider nicht, welches ist. Ich auch nicht. Das ist der Unterschied. Ich weiß auch nur, dass es einen Unterschied gibt. Aber das Wissen selbst ist doch erstmal schon schön, oder? Dass man, ja, weiß, dass es einen Unterschied gibt. Das ist sowieso irre schön. Im Vergleich zu dem, ich weiß nicht, Typen von ganz am Anfang, der mich ziemlich deprimiert gemacht hat. Eigentlich. Ja, mich aber auch. Also, ich hatte echt Schiss, dass viele der Jugendlichen, die heute so rumrennen, so viel weiß ich nicht im Kopf haben wie der. Wie alt bist du denn, Tristan? Ich bin gerade 20 geworden und, ja, knupper auf einem meiner Geburtstagsgeschenke rum. Das sind nämlich ganz, ganz leckere Espressini von Pochino. Aha. Das sind geröstete Kaffeebohnen in Zartbitterschokolade. Mmh, das klingt ja lecker. Halten wach und machen leckeren Geschmack im Mund. Ja. Jetzt sag mal, wie viel so einer Leucht, wie betreibt man denn Leuchtdioden eigentlich? Was für Strom braucht man denn da? Da braucht man zwischen 1,8 für rote bis 3,5 für blaue Volt. Ja, kann ich das sehen, oder? Ja. Die ziehen alle 20 Milliampere, das heißt 20.000, also 0,02 Ampere. Ach so, dass so kleine Batterien auch endlos reichen. Ja, im Prinzip kann man damit kleinen Batterien verdammt viel lange leuchten und schönes Licht machen. Und was ja auch noch ganz besonders ist, ist ja nicht so wie farbige Lampen, sondern da drinnen glüht ja nichts, sondern die sind ja der Kristalle bzw. Metalloxide, die da leuchten. Ja. Und deshalb haben die auch ein sehr scharfes, schmales Spektrum, in dem die leuchten. Also eine rote Leuchtdiode leuchtet nicht von gelb bis orange bis dunkelrot, sondern die leuchtet wirklich nur in der Farbe, die sie leuchtet. Und das ist gegenüber jeder Glühbirne, wo man eine farbige Folie vorhält, ein verdammter Vorteil. Ja. Das ist nämlich ganz interessant, wenn man diese drei Leuchtdioden alle gleiche ansteuert, also hell macht, zum Leuchten bringt und dann hinter eine Plexiglasscheibe hält, die ein bisschen mit Schleifpapier angeraut ist, dann hat man ein ziemlich gutes weißes Licht. Und wenn man damit auf irgendwelche bunten Bilder leuchtet, sind alle Farben viel, viel doller rausgehoben, wie auf der Bühne macht man das ja auch, dann hat man ja auch bunte Scheinwerfer. Ach, guck mal ihn an. Ganz schön spannend alles. Ja. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Aber warte mal, vielleicht noch, aber ja, wir können gleich über was anderes reden, aber wie kommst du denn dazu, mit Leuchtdioden zu experimentieren? Gibt es da irgendeine Form von Hintergrund? Ich bin bestimmt 10 Jahren dabei, mit Elektronik rumzubasteln und zu löten und experimentieren und zwischendurch mal einen kleinen Ausreißer in die Pyrotechnik gemacht, aber dann doch lieber wieder zu meinen Widerständen und Transistoren zurückgekehrt. Ach, als so eine Bastler gibt es tatsächlich noch. Man denkt ja, ja, ich scheine verdammterweise leider der Einzige zu sein. Ich würde mich irre freuen, wenn mal irgendjemand irgendwie sich melden würde, der sagen würde, ey, ich bin auch so ein Freak wie du. Ich sitze auch lieber vorm Lötkolben, als in die Disco zu gehen. Aber, naja. Also ich gehöre ja auch noch der Generation an, die sich mit einem, mit so einem Kopfhörer aus dem öffentlichen Telefon geklaut und einer Germanium-Diode gewissermaßen ein Radio gebastelt haben. Also das hört man noch gerne. Mehr braucht man ja nicht. Nee. Um Radio zu hören. Ich meine, man hat dann nur einen Sender. Den Kreis braucht man, aber das... Den stärksten? Nö. Musste dann bloß, die Heizung war dann immer die Antenne und dann habe ich immer Berliner Rundfunk hören können, ganz leise. Ja, das kann ich bei meinem selbstgebauten Verstärker, über den ich dich auch höre, mit meinem selbstgebauten Radio, kann ich auch, wenn ich keinen Sender drin habe und das Radio vom Verstärker abklemme, dann höre ich auch Deutschlandradio. War ziemlich verzerrt, aber man hört. Aber der Klang wird sich hoffentlich bald erheblich verändern, denn ich baue gerade einen Röhrenverstärker und der ist in diesen Stunden wird er fertig werden. Und da habe ich statt meinen 5 Watt Popel-Transistorverstärker einen HiFi Superqualitäts Röhrenverstärker mit 50 Watt Ausgangsleistung. Oh, nicht schlecht. Vom Feinsten. Vom Feinsten, wie der Bastler sagt an der Stelle. Genau. Sag mal, was macht denn noch Sinn, sich so selber zu bauen an so Elektronik? Also sagen wir mal, so ein farblich unterschiedlich beleuchtetes Regal, das will mir sinnvoll scheinen. Also jetzt nicht so an sich, aber immerhin, da weiß man, das gibt's jetzt nicht so ohne weiteres überall. Aber Radiobasteln ist ja schon ein bisschen... Ist im Prinzip so ein Ehrgeiz... Kampf gegen Windmühlen eigentlich. Nö, überhaupt nicht. Denn man kann, das Schöne ist ja, man kann ja alles verändern und manipulieren und machen, wie man will. Das heißt, man hat nicht ein Radio, was man zack, bumm, wo man Fritz hören kann und alles andere mit, sondern man kann auch mal einfach ganz Polizeifunk hören verändern oder zum Beispiel Polizei oder Flugzeugfunk hören und es macht dann alles schon ziemlich viel mehr Spaß, wenn das alles selber gebaut ist und trotzdem funktioniert, finde ich. Aber Polizeifunk darf man ja nicht hören, oder? Man darf es hören, aber man darf es nur aus Versehen hören und man darf es dann, was man hört, nicht an zweite oder dritte weitersagen. Ah ja. Was gibt's denn da noch für Punkte? Du sagst Polizeifunk? Flugzeugfunk? Das ist spannend übrigens. Taxifunk auch. Finde ich irre beruhigend und so als Hintergrund ist fast so gut wie dein Sprechfunk. Wie viel, danke. Wie viel Frequenzen haben denn die Taxifahrer? Ich glaube, die haben irgendwie 6 Kanäle, wobei der Kanal 6 der Quatschkanal ist. Das weiß ich auch nur zufällig, weil mein Vater Taxifahrer ist. Ja. Und auf Kanal 6 wird immer irgendwie Blödsinn gelabert und ich finde es ein irre interessantes Medium. Also es ist echt wie Sprechfunk, weil die Leute alle durcheinander labern. Ja. Also im Taxifunk ist es sehr gesittet, weil die müssen ja irgendwie Ordnung und Recht halten und da gibt es ja auch die sogenannte Funke, die Zentralchen, meine ich, ja, die dann ein bisschen aufpasst, wer Blödsinn macht und wer nicht. Und die kann auch von jedem Funksender, sprich im Taxi, die Nummer sehen und die Konzessionsnummer, die Nummer, die man hinten auf dem gelben Aufkleber im... Ja. In der Rückscheibe klebt und kann dann sagen, böse 3872, sagen wir jetzt ein bisschen ruhig oder so. Ah ja. Und da gibt's also, sagen wir mal, die präsenten Funke sind Polizei, Taxifunk und Flugverkehr. Ja, Flugverkehr ist sehr, sehr schwierig, weil es eine ganz hohe Frequenz statt 102,6 wie Fritz zum Beispiel, ja, ist es irgendwie 512, glaube ich. Ah ja. Das ist schon schwieriger, rein technisch, mechanisch, elektronisch zu bauen und zu erreichen. Also das geht mit der einfachen Radioschaltung, mit der ich euch brillant empfange, leider nicht. Ja, und da ist aber wahrscheinlich auch nicht so viel Interessantes zu hören, oder? Wahrscheinlich nur Over Roger und Take Off und... Irgendwie so ein Kram, ja. Schickes Flugenglisch. Aber ja, hat alles seinen eigenen Reiz, muss ich gestehen. Also ich finde Polizeifunk, finde ich auch mal witzig, wenn die irgendwie so... mal nicht so Beamten Deutsch labern, sondern auch mal so ein paar blöde Sprüche geben, wie zum Beispiel neulich war ja große Schneekatastrophe vor ein paar Wochen. Mhm. Und dann meinten, haben die irgendwie vom Stadtring gelabert, meinten, wir fahren da jetzt mal hin und gucken, was da Sache ist. Und dann 3 Minuten später meldete sich wieder der Kollege mit seinem anderen Kollegen am Lenkrad und meinten, also, ich meine, wir sind ja nicht in der Bananenrepublik, ja? Nee, wir sind ja immerhin in der Bananenrepublik. Wo bleibt denn dieser Streufahrzeug jetzt? Haben richtig rumgeflucht über Funk. Fand ich irgendwie amüsant. Und ich habe sogar schon mal eine Verfolgungsjagd direkt vor meiner Haustür, die ich dann auf fliegenden Füßen Treppenhaus runter und dann vor meiner Haustür gesehen habe, wo ein schwarze Limousine von einer Bullenwanne verfolgt wurde. Ach, da hast du gehört, die kommen gleich bei dir vorbei und dann bist du die Treppe runter. Ich habe Straßennamen gehört, das ist die Brunnenstraße in Schöneberg und da dachte ich, ey, das kennen wir doch. Und bin ich runtergeflogen und habe tatsächlich Verfolgungsjagd mit Quietschen und Reifen und fast Crash. Ja. Ist denn für so einen Bastler wie du, den er bist, nicht die Versuchung groß, selber Radio zu machen? Oh, da rede ich fast lieber gar nicht drüber, aber ich habe extrem illegale, starke Sender. Hast du? Ja, die schmeißen natürlich an, weil ich weiß, wie verboten das ist. Ja, ja, ist klar. Aber ich sag mal, ich könnte im Prinzip, wenn ich Bock hätte, könnte ich so einen Scheiß wie Energy mal eben für einen guten Bezirk lang irgendwie mit Fritz übertönen. Sag mal, gibt's ja nicht mehr, war Piratenradio, oder? Ah, verdammt, mein Vater war der letzte Held wahrscheinlich, der das noch auf seinem Dorf in Ostfriesland betrieben hat und wo seine Freundin jeden Sonntag eine leierne Schallplatte, die er immer über Funk über die Dörfer gejagt hat, angehört hat. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Ja, wobei Anfang der 90er gab's ja in Berlin, gab's halt auch noch Piratenradio. Ja. Radio Peter, Prenzlauer Berg, die haben's immer von den Dächern runter... Ja. Runtergefunkt und wenn unten die Polizei kam, mussten sie schnell einen Stecker ziehen. Na, aber wenn ja, wobei das ja leider heute auch, wie ich ahne und gehört habe, sehr perfektioniert sein soll. Also die Suche danach, wa? Ein bisschen dolle Scheiße baut, wissen die gleich ziemlich genau, wo das ist. Ja. Weil die mehrpunktige Ortungssysteme haben und dadurch sehr genau so GPS-mäßig herausfinden, ja. Wo der Übeltäter meiner Willigkeit zum Beispiel steht. Ja. Was ist denn das Stolzeste, was du so gebastelt eine hast? Eine Wanze, sprich ein Sender mit Mikrofon und Modulation, also klassische Wanze, wie man sich vorstellt aus dem Film, ja? Die in einen Kugelschreiber passte. Ach. Und funktioniert und der Kuli ging sogar auch noch. Und hast du dann wirklich auch irgendwo mal liegen lassen? Ich habe Freunde gehabt, die haben gesagt, ey, kannst du nicht mal und so, weil meine Mutter, die erzählt immer so viel Blödsinn über mich und so. Und das ist aber so schwierig, das für Leute dann so professionell zu bauen, dass sie es auch als Halbwissende bedienen können, weil das ist für mich da kein Ding, an meiner Radioschaltung so ein bisschen nachzutunen und hin und her, aber das ist so für andere, die davon nicht so die Riesenahnung haben, irre schwierig zu bedienen, wenn man da... Ja, so ist es also so eine Art nicht zum Einsatz gekommene Gesellenstück geblieben. Ja, ist auch schon nicht mehr existent, aber mir reicht es zu wissen, dass ich SMD, das sind die ganz kleinen Bauteile, frei fliegend, also ohne Platine bauen kann und also ich merke, du hast mich ganz schön auf dieses Thema Elektronik gedrückt. Ja, weil mich jetzt nur interessiert hat, weil der irgendwie fast so abseitig scheint wie Briefmarken sammeln, bloß noch viel seltener. Ja. Und du also es hat zum Beispiel auch seine Vorteile. Also kommt ein Kumpel an und sagt, ey, cooles Handy, war. Und sage ich, naja, geht so, mit blauer Beleuchtung fährt keiner aus. Meinte, machst du mir? Meinte ich, ja klar. Habe ich blaue Beleuchtung eingelötet. Ah. Und da denke ich mir immer, sollen die Preuß sich doch dran freuen an ihren tollen, dicken neuen Handys mit blauer und roter und grüner und weiß der Geier was Beleuchtung. Und ich habe mir von meinem Telefon, für mein altes, super altes Telefon, wo ich mir auch einen fetten, guten Lautsprecher eingebaut habe, so ein Sony, so ein Kopfhörer, ja. Der viel größer war, musste ich auch viel fräsen und sägen. Da hast du denn in deinem Telefon rumgefräst und gesägt? Ja, ich habe das voll zerlegt und richtig geschnitzt und gebastelt und repariert. Ei, ei, ei. Und jetzt habe ich so einen richtig schicken Sony-Kopfhörer in meinem Siemens C35. Und könntest zur Not irgendwie den Hof beschallen mit... Nö, es ist nicht laut, ja. Es ist nur bassiger und besserer Sound einfach. Ja. Ach, was gibt's denn noch so an Verbesserungen, die man an so einem Handy machen kann? Man kann die Beleuchtungsfarbe ändern? Ja, man kann die Beleuchtungsfarbe ändern und das Allergeilste ist, ich habe es noch nie nirgendwo gesehen und ich möchte eigentlich auch gar nicht sagen, aus patentmäßigen Dingern, aber ich denke, die Patentfuzzis von Handyentwerfern sind sowieso schon so weit, dass ich eigentlich auch sagen kann, weil ich sowieso zu spät bin, damit so ein Patent am Rennen würde. So, fertig der Satz. Nämlich eine Leuchtdiode, sprich eine Taschenlampe ins Handy einbauen. Funktioniert geil, sieht geil aus, kommt überall gut an und macht einfach Spaß, weil das Ding hat man immer dabei, ist ein Schlüsselanhänger im Prinzip und man hat es halt als Taschenlampe. Du hast jetzt gewissermaßen so eine Leuchtdiode direkt ins Handy. Direkt ins Handy und wenn ich hinten auf zwei kleine Stecknadelköpfe aus Metall fasse und die verbinden meinen Finger durch einen ganz leichten Strom, der da durchfließt. Dann leuchtet die so, dass man den dunklen Hausflur beruhigt hochheben kann. Aber ganz beruhigt. Oh, nicht schlecht. Finde ich auch. Und du bist jetzt der Einzige, der sowas hat? Oder kamen schon so Leute an, die gesagt haben, ich habe noch niemanden gesehen, der sowas auch hatte. Ja, und du hast auch noch... Ich erzähle jetzt ganz bewusst über den Äther. Hallo, hallo, alle Löte, alle Bastler, hört auf und wacht es auch. Baut euch eine weite Leuchtdiode ein und werdet glücklich. Oh, hätte ich auch gerne. Das klingt ja gut. Kommst du vorbei, mach ich dir. Nicht schlecht. So, Tristan, worüber wolltest du denn eigentlich reden? Ja, Mensch, der Vater ist Taxifahrer und du heißt Tristan. Ist der so Wagnerianer? Nee, aber ich wohnte sogar 13 Jahre, wenn ich mich nicht ganz täusche, in der Tristanstraße. Ach. Aha. Schön. Und am allerschlimmsten war es, als ich 11 Jahre alt war und mich jemand nach meiner Adresse gefragt hat oder mehrere. Ich meine, manchmal muss man das ja auch schon als Knirps irgendwo ansagen, wenn man es weiß. Wie heißt du denn, mein Kleiner? Tristan August. Und wo wohnst du? In der Tristanstraße. Wie alt bist du? 11. Und wo wohnst du in der Tristanstraße 11? Aha. Ah. Ja. Keine Ahnung mehr. Aber war eine schöne Zeit. Kick an den Bastler. Und du kennst jetzt ja keine anderen Bastler, weil du vorhin gesagt hast, du fühlst dich so alleine mit dem... Ich kenne einen, der ist leider ein bisschen abgesprungen vom Thema und hängt jetzt mehr am Computer rum. Ja. Oder geht saufen. Hm. Und der ist auch dummerweise, wohnt der ziemlich weit weg, nämlich in Mainz. Hm. Mainz und Mainz. Aber der Kontakt ist auch leider abgerissen in letzter Zeit. Und der war noch einer von den Lässchen. Ja. Bevor er so auf Computer umgestiegen ist. Ja. Ja. Ja, ah, ja, genau. Noch ein ganz kleines technisches Highlight. Ich habe mir einen Fahrtenregler für mein Modellflugzeug gelötet, der sehr, sehr klein ist, also so groß wie eine Briefmarke und 2,5-3 Gramm wiegt. Und was macht so ein Fahrtenregler? Ein Fahrtenregler regelt ferngesteuert die Geschwindigkeit des Propellers bzw. des Motors. Ach. Von einem Modellflugzeug. Die sind sonst ungesteuert. Die sind sonst auch gesteuert, aber so ein Ding kostet normalerweise ziemlich viel Geld und ich habe dank meines Vaters aus einem Bericht der FMT, das ist so eine Modellflugzeitschrift, die Platine und die Schaltung mir rausgemalt und kopiert und gemacht und getan und bin jetzt stolzer, selbstgelöteter Besitzer eines schicken kleinen SMD-Fahrtenregler. Nicht schlecht, da gratuliere ich dir aber, Tristan. Da gratuliere ich dir. Danke. Ich glaube, das war ein sehr interessantes Gespräch, trotzdem wir nicht auf das gekommen sind, was du eigentlich sagen wolltest. Ich wollte eigentlich auf deine Melancholie eingehen und sagen, dass ich auch manchmal ziemlich melancholisch bin. Das ist schön. Und ich wollte auch noch sagen zum Thema vorhin, wo du gesagt hast, der eine, der mein Vorredner, glaube ich, der gesagt hat, er raucht manchmal, da meintest du sofort Kippen oder was. Und dann meint er, nö, manchmal so in Gesellschaft. Habe ich auch das Gefühl, dass es total wenige Menschen gibt, die Gesellschaftsraucher sind. Rauchen. Beziehungsweise ich habe nicht das Gefühl, dass es wenige gibt, sondern eher mehr als alle anderen denken immer. Denn also, ich bin auch so einer, der eigentlich nicht raucht, aber so alle 2-3 Wochen mal auf einer guten Fete, die gelungen ist. Dann greifst du zu einer Zigarette auch. Genau. Super. Kann ich auch mal 2 oder 3 rauchen, aber dann auch mal wieder 3 Monate nicht. Also keineswegs abhängig oder sonst was oder auch irgendwie Lust darauf, alleine eine zu rauchen. Tristan, ich danke dir für deinen Anruf. Laber, laber. Okay, bis dann. Schönen Abend noch. Schöne Sendung. Ciao. Tschüss. In the night sky, a blue moon, blue moon, a blue moon. Only when smoke and dust particles form a layer in the air, it's a blue moon.

Die Verkehrsmeldungen: A10 nördlicher Berliner Ring, Autobahndreieck Schwanebeck Richtung Autobahndreieck Havelland zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Felten, Gefahr durch eine Ölspur. Und nochmal A10 Autobahndreieck Werder Richtung Autobahndreieck Potsdam zwischen Autobahndreieck Werder und Anschlussstelle Glindow sind wegen eines Unfalls drei Fahrstreifen blockiert. Bitte vorsichtig fahren. Fritz hat eine neue Sendung. Der Fritz-Kommunikator. Die Deutschstunde im Radio mit Knorkator. Jeden Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr. Es geht uns vor allen Dingen darum. Was jetzt wir wollen, das geht uns. Lass ausreden mich doch mal. Es geht darum, dass es uns so ein Halse raushängt, dass die Menschen, die Jungen, überhaupt nicht wissen, also wenn die reden, gar nicht wissen, die können überhaupt keine Sätze sagen, und das wollen wir verändern. Hä? Der Fritz-Kommunikator, die Deutschstunde im Radio mit Knorkator, jeden Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr. Und im Radio... Fritz! Yes, that is the sound created by... Fritz! Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht... Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir melancholieren noch ein bisschen rum hier, oder? Say. Na, machen wir weiter, oder? Bowie hat seinen zu singen. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hi. Hi, wer bist denn du? Ich bin der Ulaanbaatar. Ich möchte was zum Thema sagen. Zu welchem Thema denn? Na, zu deinem Traurigsein hier. Habe ich traurig gesagt? Naja, das Fremdwort. Was für ein Fremdwort? Na, das Menno. Warte, kannst du mal ganz kurz warten, bitte? Ja, ja. Melancholie. Wie ist es? Melancholisch. Wie? Nochmal. Melancholisch. Falsch. Och, komme. Doch, wirklich? Na, sag's doch. Melancholisch. Melancholisch. Melancholie. Melancholie. So eine schweren Wörter. Melancholie findest du schon, wie alt bist denn du? Ich bin 14. Und du denkst, Melancholie ist ein schweres Wort? Ja. Was denkst du, was das für ein schwerer Gemütszustand erstmal ist? Naja. Da ist das Wort ein Klacksiegen. Ja. Ja. Aber sag mal, wenn du das Wort nicht mal aussprechen kannst. Ja. Was ja eben deutlich der Fall war. Ja. Und du das Wort nicht kennst. Ja. Wie willst du denn damit dazu sagen? Naja, das ist, ich habe im Duden nachgeguckt. Ja, und was stand da? Traurig. Traurig? Naja gut, ich habe nicht beim Duden nachgeguckt, ich habe meine Oma gefragt. Pff. Willst du meine Oma mal sprechen? Ja, ich bin mal deine Oma. Warte mal, ich muss sie mal schnell aus dem Bett holen. Nein, nee. Nee, die hat sich ja gerade das hingelegt. Halbe, 10 Sekunden. Ja, ich bin ja deine Oma. Ja, warte mal schnell. Ja. Eieiei, das hat ja noch nicht beabsichtigt. Die braucht ja ihren Schlaf wahrscheinlich. Mal sehen, was da passiert. Oma schläft schon. Na siehst du, sag doch. Ja. Mann. Hast du ein bisschen das Gefühl, hast du nicht irgendwie, beschleicht dich nicht manchmal die Ahnung, dass du vielleicht ein bisschen herzlos seist? Nö. Naja, sag mal jetzt, wie spät ist denn jetzt? Kurz vor 12 Oma aus dem Bett prügeln wollen. Na, die ist ja nur gar nicht um Radio groß rauskommt so. Und warum hättest du mir jetzt deine Oma gegeben? Na, weil sie dir das alles erklärt hätte. Ja. Ja. Na, die hat es ja so richtig auch nicht erklärt, oder? Na, die hat bloß gesagt, was das ist, aber mir auch nicht. Was hast du? Du hast gefragt, was ist Melancholie? Ja, und da hat die gesagt, so traurig sein. Ja, da ist schon was dran. Ne? Aber ich habe hier noch jemand anderes. Aber auch. Was wolltest du dazu sagen? Ich wollte sagen, dass ich heute auch melancholisch bin. Aber du weißt ja nicht, was melancholisch ist? Naja, so traurig sein. Also du meinst, du bist traurig heute? Ja. Das glaube ich dir aber nicht. Na, ich war heute traurig. Das glaube ich dir auch nicht. Warum nicht? Na, weil du so ein bisschen auf so eine bewusstlose Art und Weise vergnügt scheinst. Nee. Doch? Nee. Doch, und weil du jetzt bloß mit deiner Oma anheben willst und jetzt noch jemanden, der im Raum ist, ans Telefon zerren. Na, der will ja ran. Aber vielleicht will ich mit ihm überhaupt gar nicht reden. Ja, der will aber dir mal was sagen. Ja, aber was denkst du denn, was er mir sagen will? Na, der will ja bestimmt auch was zu Melancholie sagen. Ihr werdet euch doch vorher unterhalten haben, was ihr sagen wollt. Naja, ich wusste ja nicht, dass ich jetzt hier dran komme. Ja, aber du hast doch aber angerufen. Ja, ich weiß. Ich habe schon die ganze Zeit angerufen. Ja. Ja. Und du hast aber angerufen in der festen Hoffnung, nicht ranzukommen. Jo. Ja? Nee. Ich wollte ja dran kannst du ja noch weitermachen. Nee, ich habe angerufen. Kannst du noch weiter anrufen und wenn du aus Versehen drankommst, dann würde ich dich gleich sofort wieder rauswerfen, dann könntest du noch weiter anrufen. So können wir das auch machen. Das wäre doch ein schöner Abend, oder? Ist ja bloß, um Spaß zu haben. Ja, genau. Und ja. Das ist toll anzurufen und nicht ranzukommen? Ja, das ist schön. Ach Mensch, Kinder, ihr seid aber leicht zu unterhalten, oder? Naja, bei Fritz... Ist dein Lieblingssender Fritz, wa? Ja. Ja. Okay, danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte, tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hier, hallo, schön. Oh Mann, aber eine gebrochene Stimme. Ich habe eigentlich gar nicht zu dem Thema groß zu sagen. Ich wollte eigentlich bloß mal eine richtig schöne Frage stellen. Eine Frage? Ja. Mir? Ja. Ah, ich bin ja immer so unleidlich, wenn es ums Fragen beantworten geht. Hast du mal angekündigt, dass Lord Knut in deine Sendung kommen sollte. Ach, stimmt, das habe ich schon wieder fast vergessen. Oh, da bin ich ja richtig scharf. Ich habe schon Angst gehabt, die habe ich verpasst. Ach so, oh, das muss ich mir aber merken. Lord Knut. Ja, na, mit dem bin ich aufgewachsen. Ja, ich auch. Ja, mit Schlager der Woche. So, im Radio, wa? Ja. Genau. Lässige Sprüche immer. Okidoki. Ja. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wird heute immer noch benutzt. Okidoki? Ja, ich weiß nicht. Habe ich öfter schon mal im Radio gehört bei irgendwelchen Leuten. Ehrlich? Ja, ich ja, glaube, das wurde abgekupfert. Das darf man aber nicht machen, oder? Weiß ich nicht, ob man das darf oder nicht. Naja, nee, also ich finde, das verbietet der Anstand, ja. Sprüche anderer Moderatoren zu nutzen. Ja. Aber wie gesagt, wie weit so, das war deine damit? Frage, ja. Nee, da muss ich mich nochmal drum kümmern, genau. Ja, mach mal. Ich hab das schon wieder völlig vergessen, ja. Das kann man nicht einfach so vergessen. Na, natürlich, was denkst du... Was anheben, Mensch. Na klar, na, was denkst du, was ich anheben kann und was ich vergessen kann? Naja, vergessen bin ich eigentlich auch. Ja, also ja, auf beiden Seiten großer Haufen kann ich dann bilden. Ach, das ist aber schön, das ist eine schöne Erinnerung. Ja, ja. Ja, insofern, ich meine, ich höre ja... Ich würde mich wahnsinnig interessieren, was der so zu sagen hat. Ich habe nämlich immer den Eindruck gehabt, dass der, nachdem er seinen Unfall damals hatte und so mit den Lords nicht mehr so, ja, dass der ja nicht so richtig mit den Leuten zurechtkam. Die müssen sich da irgendwie zerzankt haben oder irgendwas. Ich habe das aber im Osten nicht so richtig mitgekriegt. Ja, aber das ist doch wahrscheinlich schon ewig früh passiert, oder? Also ich meine, wenn er dann im Radio war, da war der auch schon, also ich meine, als Lord Knut war der doch schon Legende. Da gab es doch die Lords schon gar nicht mehr, oder? Die Leute, vor kurzem. Ja, naja, oder er war jedenfalls nicht mehr dabei. Ja, er war lange nicht mehr. Nee, der war ja nur kurz dabei eigentlich. Ja. Hat er seinen Autounfall gehabt und dann, oder Unfall, was der Unfall war, weiß ich gar nicht, aber naja. Ja, ja, doch, das war ein Autounfall, wa? Ja. Und hat so Holzbeen oder so, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Das Schärfste ist, das muss alle paar Jahre erneuert werden. Also, Physik, die hält nicht so ewig und das hat Uwe Jungs bezahlt, sein zweites Holzbeen. Ach, ehrlich? Ja. Ich den wohl öfters nochmal besuchen. Ach, du bist ja echt auf dem Laufenden. Wo liest man denn sowas in der Bravo? Das habe ich irgendwo gehört am Radio oder? Ja. Weil mich das, wenn ich das höre, dann vergesse ich das auch nicht. Dann behalte ich sowas. Da haben sie doch irgendwann einen Bericht im Fernsehen gebracht. Ach, vor Jahren. Siehst du, aber bei sowas, das würde ich auch gerne behalten. Aber ich vergesse das dann immer wieder. Na ja. Das ist natürlich schön, wenn man sagen kann, Lord Knut, sein zweites Holzbein hat Udo Jürgens bezahlt. Ja, das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Das macht dein Udo Jürgens auch gleich sympathisch, aber? Ja, eigentlich ist er eigentlich ziemlich unsympathisch. Ja, also, oder, also, sagen wir mal, gestaltlos. Also, mir ist ja, sagen wir, mir ist er eher egal. Aber als Holzbeinbezahler finde ich ihn irgendwie ganz nett. Ja. Ja. Mensch, sag mal, und aber Melancholie, so eine Nachdenklichkeit? Kann ich jetzt ja nicht groß zu sagen, will ich eigentlich auch nicht. Wieso? Weil ich nicht melancholisch bin jetzt? Im Moment nicht. Nee. Aber grundsätzlich kannst du schon mal melancholisch sein. Ja. Ja, Jens, letzte halbe Jahr war ich vielleicht, jetzt bin ich gar nicht mehr. So, ja, ein halbes Jahr lang? Naja, noch länger bald, Mensch. Naja, aber warum denn? Ihr habt da eine Ursache? Natürlich. Naja, ist ja nicht so natürlich. Also gibt da, finde ich, auch manchmal so eine ursachelose Melancholie. Dass man so da sitzt, die Sonne scheint, alles ist prima, man hat ein Gläschen weißen Weins in der Hand. Verwickeln? Naja, ich wollte bloß mal nachfragen. Naja, also ich meine, wenn du jetzt auf ein halbes oder sogar noch länger Jahr Melancholie zurückschauen kannst. Nicht immer durchgehend, aber das kann man mal durch. Aber das ist dann auch immer, das ist dann Frauen verursacht, oder? Naja, aber nicht so, wie du denkst. Na, du weißt ja nicht, wie ich denke. Ich bin verheiratet und meine Frau war über fast anderthalb Jahre arbeitslos. Und dann geht das langsam ans Geld, da wirst du melancholisch. Ach so. Bist du jetzt wirklich melancholisch geworden oder hast du eher so ein bisschen so, sagen wir mal, scheißende Existenzangst gehabt? Also das ist wahrscheinlich Bebet. Ja, aber ich meine, Melancholie ist da jetzt eher ein Zustand einer gewissen seelischen Vornehmheit, würde ich mal sagen. Nee, so dass man so da sitzt und so rauskickt und also denkt, man hat alle Voraussetzungen sind da, dass es einem gut gehen könnte und trotzdem geht es einem eher schlecht. Naja, das kann schon sein, dass das manchmal so ist. Also ja, aber ich meine, da ist es doch verdammt, wenn die Frau anderthalb Jahre lang keine Arbeit hat, dann wird die Geld knapp. Ja, die geht an Gemüt. Und die nervt natürlich rum, oder? Naja, die ist einfach zu Hause. Ja, naja, logisch. Die ist immer zu Hause, wenn du kommst. Ja, und ist nichts passiert, wa? Die hat jetzt nichts erlebt und du hast Stress gehabt. Naja, gut. Eieiei. Ja, das geht schon auf der... Habt ihr euch da so rumgefetzt und so? Nee, ehrlich nicht? Nee, nee, ich meine jetzt nicht im Bösen, sondern... Aber man nervt sich dann schon manchmal ein bisschen, klar. Aber ja. Darüber wollte ich jetzt überhaupt nicht reden. Und jetzt hat sie aber wieder einen Job. Ja, jetzt sieht sie wieder alten Weiber am Arsch wischen. Gott sei Dank, oder? Ja. Und jetzt ist das Familienleben wieder in Ordnung. Ja, ja. Und deine Melancholie ist verschwunden. Du hast noch Arbeit. Ich hab schon, ja. Ich musste immer arbeiten. Oh Mann, stell dir mal vor, du hättest ein halbes Jahr auch keine Arbeit gehabt. Und ihr werdet B den ganzen Tag zu Hause gewesen. Oh. Gottes Willen. Also. Darf ich mir gar nicht vorstellen. Nee, wie groß ist denn eure Wohnung? Nee, wir haben ein Haus, wisst ihr. Ach so. Na, da geht's ja zur Not noch, da, oder? Ja, da ist denn die Existenz aber vielleicht auch größer. Weil da muss noch bezahlt werden, das Haus. Ach so. Naja. Eieiei. Und wenn es so richtig hart auf hart kommt, dann könnte einer so eine blöde Bank das Haus wegnehmen, wa? Oder? Naja, gut, wir haben noch ein paar Reserven. Das Grundstück ist so groß, da könnte man hinten noch was verkaufen, aber naja. Aber ob man da jetzt einen Käufer findet auf die Schnelle, wa? Naja, will ich auch nicht weiter darüber nachdenken, geht erstmal alles weiter. Ja. Ich hab noch mal eine andere, bitte. Ja? Du hast letzte Sendung, hast du Reinhard Anhalt gespielt. Genau. Die konnte das nicht aufnehmen. Ach so. Kannst du das vielleicht eventuell mal wieder? Mann, ich kannte den von früher, den Song. Das ist ja meine Verhässlichkeit, du weißt. Ja. Ich würde mir Mühe geben, aber... Ich kannte den Song von früher und hab immer gedacht, der ist von Kurt Demmler, aber scheiße, der ist von Reinhard Anhalt. Genau. Kick mal ihn an, wieder was gelernt hier in der Sendung, ne? Ja, klar, so von der Musik her ist es sehr gut. Also mir gefällt es sehr gut, was er spielt. Ja, naja, was unsere Generation eben so ist, ne? Was so richtig schön schräg ist. Ach, schön! Ja. Ja. Na gut, hat die Olle wieder Arbeit. Ja, die Olle schläft gerade. Die habe ich gerade von der Arbeit abgeholt. Weil ich halt die Woche nicht arbeiten brauche und... Wieso brauchst du... Was machst du eigentlich? Was machst du, wenn du arbeitest? Wenn ich arbeite? Ja. Bin Drucker. Ach, Drucker. So was gibt's noch. Ja, da muss man richtig arbeiten. Aber ihr kennt ja nicht mehr so Bleisatz und so schöne Sachen. Bleisatz gibt's schon 100 Jahre nicht mehr. Ja. Naja, ein paar gibt's immer noch. Ich hab neulich bei meinem Bruder vor 5 Jahren noch, stand im Keller noch so ein alte Druckerei mit so riesen Lettern auch noch, jede Menge. Aber die sind natürlich so schwer, wir haben gleich gedacht, die schleppen wir irgendwo hin, aber machst du ja nicht. Ist ja viel zu schwer. Also, ist aber schon fast wertvoll, was du da hast. Ja, naja, aber jetzt ist es auch zu spät. Also, und als es noch nicht zu spät war, war es zu schwer. Irgendwas kommt immer dazwischen. Ach, und du musst dann bloß jetzt immer so die Walzen sauber machen einfädeln und eine Farbe nachhießen. Ja, Papier einfädeln, da kommt schon die Farbe nach, ja. Ja. Druckst du dann manchmal auch so interessante Sachen oder ist das alles immer dasselbe? Warten immer dasselbe? Eine Zeitung? Nee. Nee, wir drucken Geschenkpapier. Ah. Nicht immer dasselbe. Ein Motiv ändert sich, oder? Ja, aber da hat man ja nicht viele zu lesen oder so weiter. Nee, das war früher anders, ja. Ja. Und würdest du lieber in der Druckerei arbeiten, wo man was zu lesen hat? Na, hatte ich ja früher. Ja, und würdest du lieber wieder in so einer Druckerei arbeiten? Ja, also letztens ist es mir egal. Der Job so macht mir keinen richtigen Spaß mehr, aber muss ich eben machen. Und warum macht er dir keinen Spaß mehr? Die ganze Arbeit nimmt man auf den Senkel. So an sich überhaupt? Den ganzen Tag. Ach Mensch. Ja, naja gut. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, denk mal an Reinhard Anhalt. Und Lord Knut. Und Lord Knut, ja, also noch viel wichtiger. Also, gib mir Mühe. Ja. Okay. Schönen Dank. Tschüssi. Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist du denn da? Hallo, hier ist der Hermann. Hallo, Hermann. Na? Na? Wie sieht's aus mit deiner Melancholie? Ja, die... Nicht so ausgeprägt, oder? Naja, manchmal... Wie alt bist du, Hermann? Ich bin 16. 16. Da ist man wahrscheinlich ja noch melancholieunfähig, oder? Ja, das kann man nicht sagen, oder? Das kann man nicht alles vom Alter her einschätzen. Wie bitte? Das kann man nicht alles vom Alter her einschätzen. Doch. Nein. Wieso nicht? Ja, ich denke mal, zum Beispiel einer, der 16 ist, kann schon ganz zurückgeblieben sein oder kann auch wirklich schon weiterentwickelt haben. Ja, aber es geht ja nicht um zurückgeblieben und weiterentwickelt, sondern geht jetzt bloß um melancholisch oder nicht melancholisch. Ja, ein 16-Jähriger kann auch schon viel mitgemacht haben und dann kann der auch bei bestimmten Situationen auch schon melancholisch wirken. Wirken oder sein? Wirken und sein. Ah ja. Und du meinst, du bist hin und wieder melancholisch? Nicht unbedingt. Was? Ach so. Du hast jetzt bloß im Interesse der 16-Jährigen diesen 16-Jährigen zu verteidigen. Genau. Trotzdem du dir selber eine gewisse Melancholieunfähigkeit durchaus attestieren würdest. Ja, würde ich so sagen. Ja. Dass du noch nicht so fähig bist, ordentlich melancholisch zu sein. Na, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was das ein gesundes Mittelmaß oder Normalmaß von Melancholie ist. Naja, ich weiß nicht, ob es da Mittelmaß gibt oder Normalmaß. Ja, ich weiß nur, dass es, sagen wir mal, in so Lebensverläufen Rhythmen gibt, wo man dann hin und wieder eben, also aber auch nicht jeder, aber hin und wieder dann doch schon streckenweise melancholisch eben sein kann. Ja. Manchmal für ganz kurz für eine Stunde und manchmal für ein halbes Jahr. Ja, aber was ist denn besser? Wie bitte? Was besser sein? Was besser ist, wissen, naja, irgendwie, also sagen wir mal, leichter verträglich ist natürlich so eine stundenweise Melancholie. Ja. Ein halbes Jahr kann jetzt schon ganz schön schlauchen. Ja, ich denke mal so stundenmäßig halt auch schon aus, denke ich mal. Also für das geht ja nicht um Aushalten, sondern also das hat man dann sowieso nicht in der Hand. Also man hat es vielleicht so ein bisschen in der Hand, aber so richtig, wenn einen die Melancholie gepackt hat, dann ist man natürlich, wir wissen, das sind deren Opfer, dann ist man nur noch die Handpuppe der Melancholie und die Hand aber selbst ist die Melancholie. Verstehe ich mal. Ja, und da fragt dich da nicht, ob du es aushältst oder ob du es nicht aushältst. Das merke ich manchmal auch. Ja, wobei jetzt also so eine normale Melancholie, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so ins suizidal Selbstmordhafte führt. Ja, ja. Sondern eben bloß so ein Brumm, so eine Gedämpftheit der Wahrnehmung. Ja. Gewissermaßen die Farben gehen alle so eher ins ins Düstere hinüber. Die Welt ist noch bunt, aber eben so düster bunt. Ah, ich verstehe schon. Ja? Ja. Das Rot kriegt so was erdiert. Ja. Ja. Ja, ja. Aber du selbst eben noch nicht. Ja, doch schon manchmal. Also es, diese gewisse Melancholie kann schon dazu führen, dass man dann doch ziemlich unproduktiv ist. Also sehr unproduktiv. Ja, aber andererseits bildet die jetzt vielleicht auch wieder so, sagen wir mal, seelische Kräfte aus, die dann zu anderer Zeit zu besonderer Produktivität wieder führen. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, wahrscheinlich kann man prima Gedichte schreiben, wenn man melancholisch ist. Na, ich weiß nicht, also ich bin wieder nicht ganz so sicher. Also. Ja, wenn man Gedichte schreiben kann oder wenn man den Ehrgeiz hat. Was heißt nee? Nee, also ich schreibe ja manchmal auch Gedichte, neue, also modernere Gedichte. Aber das funktioniert eben nicht bei in dieser Situation. Ach so, naja, gut, dann herrscht in deinen Gedichten ein anderer Grundton vor. Ja, das denke ich auch. Also, ja, also. Eher so ein experimenteller, spaßorientierter. Nee, muss ja nicht sein. Also, man kann auch ganz normales schreiben. Zum Beispiel, wie schön der Tag doch gewesen sei und. Aber man ist so in etwas verfallen, das eben den Tag eben ja verschlechtert. Und deswegen kann man nicht mehr über diese Gefühlslage schreiben. Ah ja. Hast du denn mal so ein Gedicht von dir zur Hand? Das sind eher Rap-Texte. Ach so. Ja. Und kann man die dann aber auch mit, sagen wir mal, mit so einem literarischen Anspruch vortragen? Naja, ich könnte es mal probieren, aber... Ja, versuch mal, indem du jetzt vielleicht nicht so sehr die Hose runterlässt, sondern einfach so das länger hältst. Also, den Ton. Hose hochziehen und... Und ja, den Ton länger halten. Ja, ich muss erstmal den Bon erstmal... Also. Ah, okay. Ja, ich muss erst... Moment. Ja. Also, worüber möchtest du was hören? Dass der Tag so schön war. Der Tag so schön war, habe ich ja nicht geschrieben. Ach so, na, was hast du denn geschrieben? Mach mal ein Angebot. Moment, entweder irgendwas von wegen Hip-Hop ist nicht rassistisch. Oder? Oder, wie der ganze Verlauf von der Geschichte, von wie ich anfing zu rappen und, ja. Ja, mach mal bitte. Okay. Das ist dann so ein bisschen autobiografischer, wa? Ja, ein bisschen. Ja. Okay, ich muss aber noch, könnte ein bisschen Zeit geben. Ich muss das noch irgendwie suchen. Ach so. Ich weiß ja, wie es ist in so einem Zimmer. In so einem Kinderzimmer, genau. 16, ja. Ja, Hermann, wie lange brauchst du denn dazu, um das zu suchen? Eine Minute. Warte mal. Dann... Was ist den Titel irgendwie? Ja, ich suche mal vielleicht eine Musik raus, die eine Minute ist. Ja. Warte mal, müsste ich mal kicken, irgendwas so in der Zeitlage, ob ich da jetzt auf die Schnelle was finde. Ach, sagen wir mal. Ah ja, doch. Ein bisschen Syd Barrett, da findet man immer was Schönes. Mal kicken, wie lange jetzt hier der erste Titel gleich ist. Der ist zu lang. 5 Minuten, halten wir jetzt nicht aus. Oder? Fünf Minuten waren das jetzt. Ach, 5 Minuten. Ja, 5 Minuten hätten wir schon ausgehalten wahrscheinlich, wa? Ja, anscheinend. Ja, denk schon. Ja. Na, ach, dann machen wir mal 2,5 Minuten, würde ich dir geben, da dein Zimmer zu durchstöbern. Okay, gut. Okay? Bis dann. Gut, bis gleich. Ja. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Oh, you dig it, had to smile just an hour or so. Are we in love like I think we'd be? It ain't a long rhyme, it took ages to think. I think I'll hurl it in the water, baby. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Thank you. good, I like it. Hey, hey, hey, suppose sometime that day we'll be swinging along over across to me. Honey, love you, honey, little honey bunnies, honey, morning, love you, more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Woman, we'll stray our pieces, little creepy, we shine so sleepy, so whoopee, that's how you look. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, we love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. So, Syd Barrett war das. Hallo Hermann. Bist du noch da? Hermann, weg ist er. Oh, das ist aber traurig. Ah, nee, oder? Jetzt war ich zu langsam. Das tut mir leid. So, wen haben wir da? Hallo, hier ist Sandra. Hallo Sandra. Aus Schwerin. Aus Schwerin. Ja, wir hatten schon mal das Vergnügen. Ah ja, schön. Ist länger her. So, jetzt habe ich das Radio ausgemacht. Wegen der Rückkopplung, ne? Ich bin zwar ein technisches Embryo, aber ich denke mal. Ach na ja, das kommt drauf an. Also kannst du ja nochmal anmachen, dann können wir mal versuchen, wie das ist. Nee, ich hab's auch. Nee, jetzt hast du ausgemacht. Ja, Sandra. Ja, ja. Naja. Melancholie, ja. Manchmal hat mich die Traurigkeit und. Und denn? Ja, denn dann ist es halt dieser Zustand. Ach so, meinst du jetzt einfach bloß so Traurigkeit oder meinst du, Melancholie ist ja doch, hat ja, ist ja was an. Traurig hat ja irgendwie so eine klare Ursache, denn fehlt einem was oder man, oder gibt eine bestimmte Form von Angst oder sowas. Es kommt plötzlich. Und dann ist man traurig. Aber melancholisch ist ja eher wie so, Ja, das ist so, ich bin ja auch eine slawische Seele, vielleicht liegt es auch daran. Also die russische Seele. Ach so. Das heißt, dann kriege ich einen Heulkrampf und weiß auch nicht warum. Einen Heulkrampf gleich? Ja. Das kommt einfach beim Anblick des weiten Schweriner Sees zum Beispiel. Um Gottes Willen, ja. Das ist eben vielleicht auch ein Grundproblem, weil wir waren gerade in der Tschechei und die Berge sind nun mal meine Welt. Ja. Jetzt kommt die Frage, würde ich mich besser fühlen, wenn ich dort wäre? Wenn du wo wärst? In den Bergen, dort, wo ich mich wirklich wohlfühle. Ach so. Also... In den Bergen selbst bist du dann nicht melancholisch? Also es hält sich total in Grenzen. Also ich habe meinen inneren Frieden, sonst bin ich immer sehr unruhig und unzufrieden. Das macht ja auch Melancholie aus. Und hast du eine Vorstellung, woher das kommt? Also oder worauf sich deine Unzufriedenheit richtet oder worin die gründet? Circa 12, 13 Jahre dauert das schon an und das kommt etappenweise. Also du meinst, dass es eher so genetisch bedingt ist oder gibt es irgendeine Ursache dafür bei dir? Also meiner Familie, eigentlich wird darüber nicht gesprochen, das ist ein schwieriges Thema. Also. Wieso, die gehen dann alle, wenn sie 45 sind, vor die Tür und erschießen sich oder wie? Und aber keiner sagt was, keiner lässt sich was anmerken. Ja, so ungefähr, also es ist so ein Spiel, ne? Eieiei. Der gibt das gerne zu, also. Ja. Es ist ja auch so, also meine Freunde, hab ich schon mal erwähnt, ich bin froh, dass ich Freunde hab und das können wir erörtern. Und leider sind meine Freunde aber auch alle so. Und es ist so, als ob sich kranke Bäume aneinander runterziehen. Aber ich genieße das auch, muss ich sagen, teilweise. Das ist so eine Stimmung, das ist nicht, ja, das Leiden, weißt du, das macht auch Spaß, man kann es zelebrieren. Ist doch schon toll, wenn man es im Sommer schon oder im Frühling schon Herbst werden lassen kann, oder? Also die Jahreszeit spielt da überhaupt keine Rolle. Ja. Wenn es da ist, ist es da und dann. Ja. Sag mal, sind denn so, weil du jetzt von deinen Freunden sprichst, würdest du denn denken, dass, sagen wir mal, so eine Art Melancholie-Party möglich wäre? Kann man gewissermaßen eine Melancholie-Kollektiv begehen oder setzt die schon Alleinsein voraus? Also da diese Leute mir sehr nahestehen, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wir kennen uns ja in- und auswendig. Und demzufolge kann ich mich nackt zeigen, das heißt so, wie ich wirklich bin. Also mit Bekannten hätte ich da mehrere, also andere Schwierigkeiten. Ja gut, nee, ich meine nicht, dass man es nicht verstecken, also dass man es nicht verstecken muss, sondern eher andersrum, dass man sich gewissermaßen, dass man damit offensiv, dass man offensiv melancholisch sein kann. Ja, oder sagen wir mal, den Genuss einer Melancholie in einer Gruppe befördern kann. Ja, zum Beispiel Joy Division hören und danach tanzen. Und möglichst, ja, es gibt ein paar Orte, wo man sich dann halt trifft. Ach, naja, also ich bin da doch mehr der Einzelgänger, aber wenn's... Warte, aber jetzt nicht so Friedhof oder sowas? Nein, sowas nicht. Nein. Nee. Das kann auch... Ja, natürlich wäre es gut, wenn die Sonne schon untergegangen ist, weil dann wird das noch deutlicher. Weißt du? Ja. Dieses Gefühl. Man kann es dann greifbar machen. Und ich weiß ja mittlerweile, ich komme ja immer wieder raus. Das Problem ist, ich habe manchmal gar keine Lust mehr auf diese Höhen und Tiefen. Weil ich weiß, danach geht es mir wieder besser, also ein Hoch. Aber ich weiß schon wieder, dass... Ach, du hast da nicht mal Lust darauf, dass es dir besser geht? Ach, weißt du, das ist... Ich habe schon oft darüber nachgedacht, mein Leben zu beenden. Aber ich bin ein totaler Feigling, deshalb tue ich es nicht. Ich habe jetzt ein Kind, ich habe Verantwortung. Das sind Sachen, die sind... Ja, die sind wichtig, aber es hört ja trotzdem nicht auf. Es ist ja immer noch da. Und warum würdest du dein Leben beenden wollen? Weil ich keinen Sinn mehr daran sehe, diese Höhen und Tiefen durchzumachen. Es langweilt mich. Also ich bin wahrscheinlich zu satt, ich muss für nichts kämpfen. Ich habe alles, ich bin eigentlich glücklich, aber dann noch wieder überhaupt nicht. Das also selbst wenn du so eine Höhe erlebst und dir alle gut geht, dann langweilt dich das. Langweilen, es ist so, weil ich schon wieder weiß, es geht bald wieder andersrum. Also ich habe es schon wieder... Ja, aber anders wäre es nicht viel schrecklicher, wenn es immer so auf eben Level bliebe? Um Gottes Willen, das wäre ja auch furchtbar, aber ich... Das wäre doch das Allerfurchtbarste. Ja, aber diese Extremitäten, weißt du, das... Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Weil wenn, dann gebe ich alles. Entweder ich bin zu Tode betrübt oder zu Himmel jauchzen. Ich bin Zwilling. Und das passt völlig. Weißt du? Ach, ja. Das heißt, du kannst jetzt also weder die Melancholie wirklich genießen, sondern da steht die Drohung gewissermaßen am Horizont, bald geht's dir wieder besser. Und wenn es dir gut geht, dann kannst du das Gute auch nicht genießen, weil da der Horizont wieder dreut, bald geht's dir wieder schlechter. Ja, es kotzt mich einfach an. Ach. Diese Höhen und Tiefen. Ach so. Auf den Punkt zu ich bin ja also meine Melancholie, wenn ich jetzt melancholisch bin, nicht wenn ich jetzt traurig bin oder depressiv oder so, dann kann ich die so ansatzweise schon genießen, dass ich wirklich denke, ach, jetzt müsste man eigentlich vor einem Kamin sitzen, Schnaps in der Hand und Pfeife rauchen. Ich weiß nicht, ob mich das befriedigen könnte. Ich glaube nicht. Ja, befriedigen vielleicht auch nicht, aber ich würde genießen können und sagen, ach Gott, lieber Gott, mach, dass ich noch ein Weilchen traurig bin. Hm. Nee, leider ist es nicht mehr so. Also, wir können vielleicht von einer Depression oder so schubweise Depression sprechen. Ich weiß es nicht. Weißt du, das ist so schlimm, dieses wie gelähmt sein. Man sitzt da und ich kann manchmal stundenlang die Decke anstarren, ohne dass ich etwas tue. Und ich habe, ich war mal eine Zeit lang arbeitslos. Da ging es mir richtig dreckig, weil da war der Antrieb überhaupt nicht mehr da. Ich konnte nicht mal mehr auf Toilette gehen oder raus, weil ich Angst hatte vor Menschen. Also Das ganze Programm. Ja, dann hatte ich Arbeit und dachte, es hört auf. Und ich hatte wirklich Spaß an meiner Arbeit. Aber es holte mich immer wieder ein, dieses Gefühl. Ich kann das einfach nicht... Es hat mich und nicht umgekehrt. Also ich habe es nicht im Griff, sagen wir so. Und wie ist es, wenn man jetzt mit so einem Lebensüberdruss hier wissen, dass man ein Kind hat? Du, ich bin auch sehr humorvoll. Das ist ja wieder die andere Seite von mir. Und ich habe ja auch Power und Kraft. Hat sich denn damit was verändert mit dem Kind für dich? Also außer was das Verantwortungsbewusstsein betrifft? Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Kind. Und ich habe auch oft große Ängste, dass ihm etwas passiert. Dann wüsste ich, dass ich dann auch nicht mehr leben könnte. Weil, weißt du, wenn er nicht da wäre, würde ich ihn ja nicht vermissen. Aber jetzt ist er nun mal da. Und es ist was ganz Großartiges. Nein, es hat sich nichts verändert, eigentlich nicht. Das ist ja das Schlimme. Meine Eltern zum Beispiel, meine Mutter ist so eine harmoniesüchtige Person. Und sie dachte, durch das Kind geht es mir besser. Ja, aber das ist nicht so. Es ist immer noch ein bitterer Rest, der bleibt. Und dieses, das ist schwierig, damit leben zu können. Also sagen wir so, ich durchschaue schon wieder, dass alles eine Ablenkung ist, wie diese Umschulung oder die Tätigkeit, die ich jetzt mache. Ich war in der Ostsee und habe vor zwei Wochen ganz kleine Steinchen jetzt an einen Übertopf geklebt. Das ist so eine Sisyphus-Arbeit. Aber das ist so monoton, weil ich ja nebenbei noch denken kann. Und dieses Nachdenken, das macht mich verrückt. Und warum hast du jetzt die Steinchen da reingeklebt? Weil ich denke, es sieht so besser aus. Ach so. Und sieht's besser aus? Ich habe mir einen tschechischen Efeu gekauft. Ja, es sieht gut aus. Aber es macht mich nicht munter. Mein Gott, das ist schlimm. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich Drogen nehmen, aber da habe ich auch gar keinen Spaß dran, weil mich das langweilt. Es ist alles so durchschaubar. Diese Ablenkung vom Wesentlichen, aber was ist das Wesentliche? Das wäre eine Frage, die wir uns wahrscheinlich alle stellen. Ja, aber muss man die sich beantworten? Ja, ich suche danach, schon mein Leben lang eigentlich. Ehrlich? Also das ist eine Frage, vor der ich immer eher zurückscheue und die ich mir auch nicht stellen würde und vor der ich immer eher sagen würde, eigentlich ist es doof, die Frage, die worin besteht der Sinn meines Lebens? Hm. Also da gibt es keine Antwort drauf. Wahrscheinlich hast du recht, oder erst wenn man dann... Also jedenfalls keine, oder erst wenn man dann irgendwie mit 80 in die Grube fährt, oder mit 60, oder mit 50, oder mit 40. Ja, so viel Zeit habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ich werde dieses Jahr 30, das ist schon ganz schöner Hammer, dass ich es bis dahin geschafft habe, muss ich dir echt sagen. Also ich habe auch eine schwere Nierenerkrankung und man sagt ja nicht umsonst, es geht alles an die Nieren. Naja, andererseits, weißt du, die ersten 30 Jahre sind die schwersten. Weiß es nicht. Klar, die trainieren und dann hast du draus und dann die letzten, die sitzen auf einer Arschbacke ab. Ja, du versuchst es mir Mut zu machen, ja klar. Also jetzt ist es halt so und morgen kann es schon wieder ganz anders sein. Diese Stimmungsschwankungen, also das ist ganz schön heftig, das überhaupt durchzuleben. Weil ich kenne auch Leute, die ruhen in sich. Ich bewundere sowas. Die einfach sich selbst genügen und mit dem zufrieden sind, was sie haben. Aber mich treibt es immer wieder fort und ich weiß gar nicht, wohin. Also wie silly die Zeile, die Ferne ist ein schöner Ort, doch bin ich dort, also dann ist sie fort. Also so ungefähr ist das. Weißt du? Ja, ja, ja. Ja, aber vielleicht muss man aufhören zu suchen, oder? Keine Ahnung, das passiert ja mittlerweile schon unbewusst, das hat sich automatisiert. Manchmal glaube ich bin gar nicht mehr ich, also das, ich weiß es nicht. Weißt du, das Einzige, was mir helfen könnte, irgendwann abgeholt zu werden, nicht von der Klapsmühle, sondern irgendwie so ein UFO, was jetzt einfach mal kommt, dass was Neues passiert, was richtig Neues. Ja, weißt du, die Ferne ist ein schöner Ort. Ja. Kaum ist man da, ist sofort. Das sieht im UFO wahrscheinlich auch nicht anders aus. Da ist auch langweilig. Oh Mann, danke. Das ist die letzte Illusion geraubt hat. Ja, ach scheiße, UFO. Ja, mal sehen, wie das noch weitergeht. Oder ich müsste eine Bank überfallen, keine Ahnung, um mir ein bisschen Action zu verschaffen. Ach, na muss man eine Bank überfallen? Keine Ahnung. Nee, irgendwas Spektakuläres. Warum spektakulär? Damit alle hinkicken, ist so ein Blödsinn. Ja, deshalb nicht, dass ich selber merke, dass ich noch lebe irgendwie. Ah, dieses Hin und Her. Da wissen wir jetzt auch keine Antwort drauf. Ja. Ich werde aber zu keiner Therapie gehen oder so, weil ich denke, wenn, dann müsste ich mir selber helfen. Und eigentlich ging es ja bisher immer, aber das ist ja auch das Problem. Weißt du, was ich meine? Ja. Sandra. Ja? Ich danke dir für deinen Anruf. Gut. Schöne Nacht noch. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Where did the spring go? Where did the trees go? Where did the sun go? Where did the bluebirds fly? Why did the rainbow turn into shadows? Why am I cold now? Why does my skin sag? Why ain't my back straight? Why do my feet ache? Where did my youth go? Where did my life go? Remember walking in the rain, then getting soaking wet. Now I've got rheumatic pain, and I'm ready to regret it. Where did my teeth go? Where did my muscles go? Where did my shoulders go? Where did my chest go? When you were loving me, you were just using me. You were employing me, you were destroying me. Now all I've got are varicose veins. Where did the spring go? Where did my hormones go? Where did my energy go? Where did my go go? Where did the pleasure go? Where did my hair go? Remember all those sleepless nights, making love by candlelight. Every time you took my love, you were shortening my life. Where did my teeth go? Where did my hair go? Where did my shoulders go? Where did my chest go? Where did my hormones go? Where did my go go? Where did my energy go? Where did my skin go? Where did my muscles go? Where did my liver go? Where did my heart go? Where did my bones go? So, das waren die Kings. Das war jetzt keine Erklärung für Melancholie, sondern vielleicht eher der Ausdruck ironisch reflektierter Melancholie. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist die Anna. Anna? Oh, du klingst aber extrem weit weg. Weit weg? Ja, woran liegt das? Naja, ich habe so ein freies Handy. Ach so, kannst du ein Handy? Naja, es ist so ein schnurloses und das, die Basisstation steht halt unten in der Stube. Ach so. Ja, naja, versuchen wir es so, wa? Oder? Ja, geht's, oder? Ja, geht halt so ein bisschen. Ach, vielleicht, ja, vielleicht liegt das am, hast du vielleicht das Radio an? Ja, ein klein wenig. Ein klein wenig ist gut, Herzchen. Das hört schon, ob es ein klein wenig ist oder ein bisschen mehr. So, jetzt müsste es weg sein. Ja, jetzt ist schon besser. Ja. Ich habe eine Stunde Rückkopplung, aber das klang jetzt bloß doof. Ja, das halt immer. So, Anna, von wo aus rufst du denn an? Aus Sachsen. Aus Sachsen? Ja. Aber du klingst so unsächsisch. Ja, hier bumsen alte Sächseln. Ah, jetzt klingt es doch ein bisschen sächsischer. Ich habe auch immer in Bayern gewohnt, also. Ah ja. Hab da mehrere Dialekte drauf. Da verlernt man nicht sächseln. Ja. So, Anna. Wie alt bist du denn? Wie alt? Ja. 19. Ah ja. So, du hast ich spreche heute so gewissermaßen eher so ungerichtet über Melancholie. Ungerichtet? Ja. Ohne jetzt so eine zentrale Frage, ohne zu klären, was Melancholie ist, wo sie herkommt, wo sie hingeht, ob sie wichtig ist oder nicht, sondern sie kommt und geht. Du hast jetzt aber auch so einen milde melancholischen Unterton. Ja, das fängt mit dem Seufzen an und dann endet es mit einer Rotweinflasche. Stimmt, rot, also im Grunde ist so ein Getränk für Melancholie ist eigentlich auch Rotwein, oder? Und dann noch eine Zigarette, oder? Ja. Aber das Schönste wäre eben wirklich die Beine, die Knie so in so einem Schottenplate eingewickelt, gewissermaßen einen Malzwhisky vor sich und Pfeife rauchen am Kamin sitzen, oder? Ja, oder am Lagerfeuer. Ja, oder am Lagerfeuer und so in die Flammen starren und denken, was soll der ganze Scheiß eigentlich? Richtig. Oder? Was soll das Leben? Und dann wieder am Schnaps zu süffeln und vielleicht eine Ahnung davon kriegen, dass es vielleicht doch Sinn macht zu leben. Und die verschwindet aber gleich wieder, wie gewissermaßen der Geschmack im Mund. Man spürt es manchmal runter. Ja. Leider. Du bist jetzt gerade Rotwein melancholisch. Ja, nö, eigentlich nie. Also, tja. Du bist eher guten Mutes im Moment. Ja. Und freust dich aber schon auf die nächste Melancholie, oder? Ja, die kommt bestimmt, also. Wenn man alleine ist. Hat die bei dir so Ursachen? Eher Einsamkeit? Ja, Einsamkeit. Und dass man nie verstanden wird. Von wem denn? Vom Umfeld. Dass man anders ist. Wieso bist du anders? Denkt. Ja, dass man, na, man kommt nicht mit den Leuten klar. Wie bitte? Man kommt einfach nicht klar mit den Leuten. Familie, aber da hast du ja, wenn du jetzt 19 bist, dann bist du doch, stehst du jetzt quasi so kurz vor dem Sprung raus aus der Familie, oder nicht? Ja, und den habe ich natürlich geschafft. Ah ja. Gehst du noch zur Schule? Nein, ich bin fertig. Und wie jetzt? Seit wann denn? Na, seit letztem Jahr. Und jetzt hängst du so ein Dreivierteljahr rum, oder? Ja. Was machst du jetzt die ganze Zeit, Janusz? Nö, eigentlich nicht. Mhm. Freiwillig oder unfreiwillig? Unfreiwillig. Was würdest du denn gerne machen? Tja, das habe ich noch nie lokalisiert. Ach so, und wie machst du mit dem Geld und so? Dann kriegst du von den Eltern noch Taschengeld und die zahlen so? Ja, Mama und dein Tisch, die Beine. Ja. Und den Mund halten, sonst ist der Sack zu. Ja. Mhm. Und einfach umziehen, irgendeinen Job suchen? Ja, da hänge ich viel zu sehr an einer Person und das macht es mir ein bisschen schwer. Ach so, vielleicht kannst du dich an die Person ein bisschen mehr hängen? Ja, die versucht auch wegzukommen. Und ach so, vielleicht sollte da wieder gehen. Tja, das habe ich noch nie richtig geschafft, sie davon zu überzeugen. Ich nehme an, es ist ein junger Mann. Nee, es ist ein Mädchen. Ach so. Und der ist ähnlich wie du, die ist auch ungefähr so alt wie du? Ja, und der geht's bestimmt doch schlimmer. Eieiei. Ja, wenn es ihr schlimmer geht, dann hast du doch alle guten Argumente auf deiner Seite. Ja, aber der Antrieb fehlt uns. Oh, oh, oh, oh. Aber wo soll der herkommen, wenn nicht von euch? Ja. Ja. Oh. Wir warten, bis es ganz schlimm wird, dann müssen wir uns bewegen. Ja, aber vielleicht ist es auch ja nicht so eine Melancholie bei euch, sondern wirklich bloß so eine Art Antriebsarmut. Ja, stimmt, aber... Eieiei. Das geht dann mit der Melancholie einher. Ja, das scheint mir doch aber ein schwieriger Fall zu sein. Das ist eine Auswegslosigkeit manchmal. Das ist auswegslos und ein Teufelskreis. Mhm. Anna, ich danke dir für deinen Anruf und würde dir nur versuchen, Mut zu machen. Doch ja, das... Mutlichkeit. Natürlich, ja. Runter ans Schmuckkästchen von Mutti, in die nächste größere Stadt fahren, das Geld, den Schmuck im Pfandhaus versetzen, eine Wohnung suchen und erstmal Kellnern gehen. Ja, Kellnern, oder? Irgend so weit, oder? Ja. Mhm. Anna, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss, schönen Abend noch. Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry. Berlin, dann 102,6. So, jetzt ist es 0:32 Uhr. Fritz, kurz. Kurzinfo. Das Wetter nachts ist es meist klar, die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad. Am Tag gibt es wieder viel Sonnenschein bei 15 bis 18 Grad. Jetzt die Meldung mit Kerstin Topp. In Bethlehem sind erneut heftige Gefechte zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern ausgebrochen. Augenzeugen berichteten von zahlreichen toten Palästinensern vor der Geburtskirche. Etwa 100 palästinensische Familien sowie mehrere Kämpfer hätten in der Kirche Schutz gesucht. Die USA haben Israel davor gewarnt, Palästinenserpräsident Arafat auszuweisen. US-Außenminister Powell sagte, die Lage im Nahen Osten werde nicht verbessert, wenn Arafat im Exil leben würde. Der Palästinenserchef sei weiterhin ein legitimer Verhandlungspartner. Der Berliner Schreibwarenhersteller Herlitz muss Insolvenz anmelden. Das Unternehmen teilte am Abend mit, es gebe keine Kredite mehr, weil die erforderlichen Bürgschaften nicht zugesagt worden seien. Bei dem Traditionsunternehmen stehen bis zu 3000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Drei bewaffnete Täter haben am Abend nahe der niedersächsischen Stadt Uelzen eine Bank überfallen. Sie nahmen zwei Bankangestellte als Geiseln und flüchteten in einem Auto. Und zum Sport. Im Viertelfinale der Fußball Champions League hat Bayern München das Hinspiel knapp gewonnen. Die Münchner bezwangen durch eine starke Schlussphase Real Madrid mit 2:1. Die Verkehrsmeldungen. A10 Autobahn Dreieckwerder Richtung Autobahn Dreieck Potsdam zwischen Autobahn Dreieckwerder und Anschlussstelle Glindow sind wegen eines Unfalls drei Fahrstreifen blockiert. Bitte vorsichtig fahren. Und nochmal A10 nördlicher Berliner Ring Autobahn Dreieck Schwanebeck Richtung Autobahn Dreieck Haveland zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Felten Gefahr durch eine Ölspur. Sommerfreitag, da ist doch immer der Lucy Blue Moon. Jeden Freitag ab 22 Uhr geht es um eure ganz eigenen Sorgen zum Thema Liebe, Sex, Beziehungen, Schule, Job, Freundschaft und. Schreibt oder mailt das, womit ihr Ärger habt, an die Lucy Box und holt euch Hilfe von allen anderen Hörern. 3 Stunden die geballte telefonische Packung Lebenserfahrung zu allen Sorgen, die jeder hat und kennt. Ich freue mich auf euch. Der Lucy Blue Moon. Jetzt immer freitags ab 22 Uhr. Und im Radio. Hörer helfen Hörern. Fritz. burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Up same cars, the topless bars, never saw a woman. The sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Mikrofon. Sprich bitte ins Mikrofon. Ja. So, Kinder, ein paar Minuten haben wir noch. Wobei ich nicht vergessen darf, ach, meine Lieblingsband hat wieder eine schöne Musik gemacht. The News, also in dem Fall The New News, haben eine wunderbare afghanische Agenturmeldung wieder ins Musikalische übersetzt, nämlich dass ein US-Professor Chef der afghanischen Zentralbank geworden ist. Der Song heißt darum folgerichtig auch GOTACB, Governor of the Afghan Central Bank. Wir werden uns den gleich anhören. Jetzt nicht sofort, sondern wir telefonieren noch ein bisschen und dann läuft der Song. Außerdem habe ich im Grunde auch vergessen, Daniel Johnston zu spielen, weil ich mich Daniel Johnston spielen wollte und darauf hinweisen, dass eine schicke, meines Wissens erst die zweite in Berlin stattfindende Ausstellung und Zeichnung von Daniel Johnston, in der dieselben sogar erworben werden können, am Freitag nächster Woche, dem 12. April, um 20 Uhr eröffnet wird im Royal in der Corinna-Straße 57. Aber ich hoffe, wenn ich es nicht vergesse, werde ich es in der nächsten Woche nochmal ansagen und auch Daniel Johnston dazu spielen. Ansonsten kann man sich schon mal vormerken. Vernissage, Ausstellungseröffnung ist am Freitag, dem 12. April, um 20 Uhr im Royal in der Corinna-Straße 57. Die News, ja, the new news, die kommen dann a little bit later. Wir telefonieren vorher noch ein bisschen rum. Viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Hagen. Wer bist du? Der Hagen. Der Hagen, hallo Hagen. Hallo. Ist ja heute so ein bisschen unterspannter Melancholie-Talk. Ja, das ist gut möglich. Ja, ist so. Also, du kannst ja sicher sein. Ich habe die Sendung von Anfang an verfolgt. Ja, na klar, du warst doch live dabei, ne? Ja, stimmt. Und ich habe mal erstmal eine Frage. Ja? Und zwar komme ich aus Berlin, ja. Aber du weißt, dass ich ja irgendwie Fragen extrem ungern beantworte. Ja, du stellst sie lieber. Ja, genau. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, mir auch. Das ist eigentlich ziemlich dreist von dir. Nee, überhaupt nicht. Nee, ist mein Job. Ach so, na ja, okay, stimmt, da hast du auch wieder recht. Siehst du? Ja, also... Ist meistens so. Ja, pass mal auf. Wie teuer ist denn das eigentlich? Weiß ich auch nicht. Nee, weißt du nicht. Das sind sowas so Fragen. Also, nee. Weiß okay. Ich nicht. Nee. Ja. Brauchst du ja nicht weiterfragen. Okay, macht nichts. Gut. Ist kein Thema. Ja. Aber was ist denn das Thema? Melancholie. Siehst ja, Huschusch zum Duden, nachkicken. Ja. Und dann später nochmal anrufen. Wobei das natürlich wenig Sinn macht, weil jetzt die Sendung ja tendenziell... schon dem Ende entgegenschleudert. Ach, dem Ende schon. Ja, die ist um eins zu Ende. Na. Wie Kenner dieser Sendung, ach so, Liebhaber dieser Sendung wissen. Ja, wie heißt der eigentlich? Sag ich nicht. Oh. Okay. Tschüss. Ciao. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Hans Heinrich. Hans Heinrich? Ja, ich wollte bloß mal nochmal eine Bemerkung machen. Du drehst es doch jetzt gleich ins komplett aktuell Politische, oder? Nee, ich wollte bloß mal sagen, vorhin ist die Frage angeklungen, der Sinn des Lebens, den hat der Georg Christoph Lichtenberg, der hat das schon die Antwort gegeben. Der hat schlicht und einfach gesagt, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Nur du weißt mal, das klingt fast so wie von Fritz Reuter, die Armut kommt von der Poverty. Das ist ungefähr dasselbe. Aber ich habe mir die Frage nach... Aber Lichtenberg hat, finde ich, völlig recht. Ja, aber ich habe mir die Frage nach dem Sinn des Lebens auch gestellt. Und wenn man denn immer weiter forscht, gerät man ins Abseits. Dann sage ich mir, naja, schön, wenn es auf unserer Welt keinen Menschen mehr gibt und auch kein Leben, unsere Erde dreht sich weiter um sich selbst und um die Sonne und im Weltall merkt niemand. Also wenn man daran... Ja, aber selbst wenn sie stehen bliebe, wäre auch kein großer Unterschied. Naja, also wenn unsere Erde stehen bliebe, dann würde mit einem furchtbaren Krach auf die Sonne knallen. Natürlich würde die ziemliche Katastrophe, aber im Ja, aber für wen? Also im Weltall würde das niemand merken, wenn unsere Welt vollkommen unbewohnt ist. Deswegen sage ich mir, kein Mensch sollte so tun, als ob er so besonders unersetzlich wäre. Also ja, das, aber tue ich das? Nee, du? Bloß die Frage ist erwähnt worden, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja, nee, dann würde ich dich aber fragen, kannst du denn mit dem Lichtenberg-Spruch was anfangen, den du da eben zitiert hast? Ja, eigentlich muss ich sagen, er hat wohl auch irgendwie recht, weil die Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn man sie immer weiter, wie ich schon erwähnte, immer weiter stellt, dann kommt man also eben dahin, dass unser Planet nur ein Staubkorn im Weltall ist und falls der nicht mehr da ist, es merkt niemand. Ja, also macht es denn für dich Sinn, dir die Frage zu stellen? Ja, ich habe sie mir gestellt, aber ich sehe ja nun ständig in einer Art Trauer. Ich bin ein überzeugter Sozialist und als der Sozialismus in der Welt zusammenbrach, lebe ich seit der Zeit eigentlich nur noch in Trauer, weil ich mal gehofft habe, eine bessere Welt ohne Kapitalismus und Krieg. Und nun haben wir die nicht mehr und jetzt ist der Sinn des Lebens eigentlich bei mir nur noch ziemlich gering, wenn man so will. Ja, aber du würdest deinen Sinn des Lebens jetzt gewissermaßen mit einem politischen System verbinden. Ja, natürlich. Der war bei mir, als ich war, und da mache ich gar nicht draus. Ich war überzeugtes Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei in West-Berlin. Ich habe agitiert, haus ab, haus runter. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt mal, könntest du das Parteibuch beiseite legen und dein Leben betrachten? Naja, ich habe die Partei dann verlassen, weil ich gemerkt habe, die große Hauptidee von Karl Marx, dass nämlich die sogenannte Arbeiterklasse die herrschende Klasse der Zukunft sein soll, da habe ich nämlich gemerkt, dass meine Agitation, die meisten Arbeiter sind noch schlimmere Spießbürger als irgendwelche anderen. Mhm. Ich bin am meisten gerade von Arbeitern beschimpft worden. Du rote Ratte, du Kommunistenschwein. Mhm. Und da habe ich mir ein Zitat ausgerechnet aus der Bibel geholt. Man soll seine Perlen nicht vor die Säule werfen. Ja. Und dann habe ich die Sache aufgegeben. Und du hast aber gedacht, dass die Arbeiter gewissermaßen so eine Art Jesus-Gestalten sein müssten. Naja, also das hat sich, hat eben Karl Marx, aber seine Analyse des Kapitalismus, die ist nach wie vor richtig, die ist niemals widerlegt worden, weil er zum Beispiel auch schon im Kommunistischen Manifest geschrieben hat, die Regierung eines kapitalistischen Staates ist ein geschäftsführender Ausschuss, der den Kapitalisten beim Profite machen behilflich ist, so ähnlich. Und das ist heute noch genauso, wie er das damals geschrieben hat. Hm. Aber auf dein Leben sind wir jetzt irgendwie nicht weiter zu sprechen gekommen, wa? Naja, also solange ich noch eine Hoffnung hatte damals, als ich auch Atomwaffen mitgemacht habe und alles, da hatte das Leben für mich einen Sinn, da habe ich gedacht, und wenn es noch so langsam geht und wenn es noch so langsam geht, man muss doch dafür kämpfen, dass nicht ein Krieg nach dem anderen kommt, nur damit das Kapitalisten die Sünde ihren Reibach daran macht. Mhm. Also, und da habe ich versucht, mich da einzubringen, aber ich hab's aufgegeben. Und eigentlich bin ich selbst verwundert darüber, dass ich noch nicht wegen der permanenten Hoffnungslosigkeit abgekratzt bin. Ja, weil wie siehst du denn so den Rest deines Lebens? Ja, was soll ich machen? Ich bin jetzt auch in einem bisschen Alter und da warte ich allmählich auf das Abkratzen. Ich habe nur meine Hauptsache, die mich am Leben erhält, ist die, wenn die Rentner alle abkratzen, dann freut sich der Finanzminister, dann kann er noch mehr Geld in die Rüstung stecken. Also du denkst jetzt gewissermaßen lange leben, um den Kapitalismus zu ärgern? Ja, vor allen Dingen hatte ich ja auch versucht, in meinen Gesprächen über den Anrufbeantworter versucht, kleine Impulse zu geben, um Menschen zum Nachdenken zu bringen. Nebenbei gedacht, ist der Anrufbeantworter vorübergehend oder fortwährend abgeschaltet? Ich denke jetzt erstmal vorübergehend. Als Person fortwährend, als Institution vorübergehend. Naja, das war ja auch noch meine letzte kleine Hoffnung, ein kleines bisschen mit meinen Erfahrungen dazu beizutragen, junge Leute zum Nachdenken anzuregen. Aber was mich völlig depressiv macht, ist das Programm, das Musikprogramm. Da komme ich mir vor wie im Ausland. Und das Allerschlimmste ist die sogenannte Open Box. Natürlich damals bei Fritz, die deutsche Sprache hasst, heißt sie nicht Wunschsendung, sondern Open Box. Und wenn ich dann höre, dass die jungen Hörer ausgerechnet diesen ganzen Technomüll und diesen ganzen erheblichen Dreck sich auch noch wünschen, da wäre ich so traurig, dass die gesamte ästhetische Empfinden der jungen Leute durch diese Banausen so verdorben ist, dass die sich so einen Müll auch noch. Also du hast eher so einen Hang ins Nationalbolschewistische, oder? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also wie soll ich das sagen? Na, im Augenblick gehöre ich zu der Partei an, selbst die PDS ist ja auch nur eine sozialdemokratische Partei und solche Leute wie Brie, die machen aus der, die wirken ähnlich wie der Eduard Bernstein damals in der Sozialdemokratischen Partei. Ja. Also im Augenblick bin ich dann ziemlich hoffnungslos, aber ich sage mir, die einzige Hoffnung, die ich immer noch hatte, dass ich versucht habe, über diesen Sender, über den Anrufbeantworter, den jungen Leuten ein kleines bisschen Impulse zu geben zum Nachdenken. Ich bin der Meinung, die älteren Leute mit ihrer etwas größeren Erfahrung, die sollten versuchen, ganz behutsam auf junge Leute einzuwirken, um sie anzuregen, dass sie nicht nur nachgemachte US-Amerikaner. Zusammen deine Tirade jetzt über die Open Box und Techno-Musik, die klang aber jetzt nicht behutsam, wie nach so behutsamen Einwirken. Naja, wenn man in einem gewissen Alter, sag mal, ja, ein Tacheles redet, dann, ja, aber du hast gerade gesagt, die älteren Leute sollten behutsam einwirken. Naja, aber hin und wieder muss man auch mal richtig Tacheles reden oder auch handeln, wie der gute Jesus, als er die Hände aus dem Tempel geworfen hat. Der war ja auch nicht immer so brav und fromm, wie sich das manche Leute so vorstellen. Okay. Hans-Heinrich, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Na gut. Gut. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Es kommt bald wieder der Anrufbeantworter. Ja, okay. Tschüss. Gut. Wiederhören. Tschüss. So, jetzt die von mir versprochene Musik von den New News. An American-based university professor and former merchant banker has taken on what is being described as the toughest fiscal job in the world. Aber das kommt jetzt nochmal gesungen von den verdienstvollen, großartig von mir hochgeschätzten New News, die in der Tat real Zeitungsmeldungstexte vermusifizieren. Eine große Kunst. An American-based university professor and former merchant banker has taken on what is being described as the toughest fiscal job in the world. He's governor of the African Central Bank. He's governor of the African Central Bank. 51-year-old governor and a hardy professor of politics and proceedings, kind of young success. He has the position as a patriotic gesture to his homeland. Governor of the African Central Bank. Governor of the African Central Bank. Governor of the African Central Bank. Meldung vom 1. April und quasi NIN, Fritz Kurzinfo, präsentiert von The New News. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Macht weiter, Jungs und Mädchen. Prima, vielen Dank. Die Sendung ist zu Ende. Ich verabschiede mich. Sage tschüss. Gleich geht's weiter mit dem Kollegen Lücke, der euch einen wunderbaren Night Flight hier präsentieren wird. Tschüss, wir hören uns wieder am nächsten Dienstag um 22 Uhr. Ja. Schreib ihm vor.